Die Seminarren. Seminarren mit der vierten und allerbesten Folge aller Zeiten, wie eigentlich jede Folge. Mein Name ist der wunderschöne, zuckersüße und vor allem bescheidene Konrad. Ja, und an meiner Seite, an meiner doch relativ breit gebauten und ziemlich unrasierten Seite, der zarte Herr Christian. Hallo Christian. Hallo, heute Abend ohne Haare auf dem Rücken. Oh. Ja. Der Laser macht's was? Ja, ich bin da mal zu einer Laserrasur oder so, Türkenrasur mit einer Zahnseide. Ich sag dir, das ist die Geschäftsidee für Aliens. Laserrasur? Ja, Laserrasur. Ja, das gibt's dann ja auch. Weil alle Aliens haben Laser. Laserlife Festival. 5 Euro Eintritt, gratis Laserrasur. Ja. Ja, das Geschäft. Ja, der Knaller. Ja, wir melden uns zurück nach 7 Tagen. Wie zwei Götter haben wir auch unser Leben quasi in 7 Tagen erschaffen, seit dem letzten Podcast, weil unsere Zeitrechnung beginnt ja ab jedem Podcast erst neu wieder. Die Tage nach Podcast 1. Genau. Nein, nach dem Pilot. Ja. Wir haben uns das letzte Mal ja nach Weihnachten gemeldet, oder beziehungsweise einen Tag vor Weihnachten gemeldet, ja. Wie war Weihnachten bei dir? Weihnachten war schön. Ich war mal wieder ganz, ganz familiär und habe dieses besinnliche Fest im Kreise der Familie verbracht. Und ich war im Gottesdienst. Nein, das glaubt, Ungläubiger. Das glaubt man gar nicht, aber ich habe das hat man ganz geschickt gemacht. Ich war im Kindergottesdienst. Weil der geht nur eine halbe Stunde. Ja. Dann habe ich mir noch ein paar Zähne aus der Kollekte rausgeholt, ja, Schadensersatz. Ja, ja, du musst dann, ja auch für das, was die dir antun. Ja. Nee, habe ich halt, bin ich da rein, habe mich da ein bisschen bereichert, musste ein paar Mal echt fürchterlich lachen. Und ich hatte mit meiner alten Schwäche zu kämpfen. Ich kann ja sehr ernst sein. Allerdings musste ich muss einfach lachen. Und wenn Leute doofe Sachen machen, lache ich einfach. Weißt du, wer auch sehr ernst sein kann? Fabian Ernst. Stark. Sehr stark. Nein, auf jeden Fall, das war echt dumm. Moment, halte noch kurz inne, mein Sohn, ich muss mir selber das Schlagzeug geben. So. Gratulation. Ja. Nein, hinter mir war einer, der dachte irgendwie, der ist Pavarotti und muss dann laut mitsingen und der ging mir so auf den Sack. Es war echt, also es war ein bisschen, ich hab's ja auch nicht so mit diesen Kirchen und Weihnachtsliedern, bin ich eher, ich hab da eher meinen Mund gehalten. Und dann bin ich halt da raus und da war ich auch erlöst. Und ich hätte am liebsten die Predigt für diesen schönen Abend, dann so Nachmittag gehalten, ja. Aber das hat dann doch der Pfarrer übernommen. Und er hat das gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich bin zwischendurch zweimal eingeschlafen, eine halbe Stunde. Das ist schon eine Leistung. Aber doch, es war alles in allem, war ein echt schöner Abend, so mit der Familie und so. Und ich habe guten Whisky getrunken, weil ohne kann ich nicht. Und ich habe eine unheimlich flauschige Decke geschenkt bekommen. Darüber habe ich mich sehr gefreut, weil jetzt schlafe ich eigentlich nur noch. Finde ich süß, dass dir meine Brustbehaarung gefallen hat. Ja, danke, dass dir. Hast du gestrickt oder hast du? Nee, geklebt. Oh. Ich bin doch der MacGyver der Deckenflecht, ja. Nee, das war ganz schön und ich habe heute echt bis 3:30 geschlafen und normalerweise stehe ich 9 Uhr auf, weil es war eine Leistung. Ich musste auch 6 Uhr schon. Erzähl ich nachher. Ich musste 6 Uhr aufstehen, das war die Hölle. Aber wie war Weihnachten bei dir? Du hast ja auch so viel gegessen, ne? Ja, kugelrund. Noch, also quasi habe ich mich abgerundet. Also bist du eigentlich eine Kugel mit Kugeln? Ja, so in etwa, ja. Wie diese lustigen Magnetmännchen, die man früher zusammenbauen konnte. Ja, die waren cool. Ja, eröffnet wurde bei mir klassisch bei meiner Tante mit Fondue und einer Menge Fleisch. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht hinterher gekommen mit meinen Spießchen, um die Fleischmenge abzudecken. Nicht? Nein. Ausnahmsweise. Ich bin so satt geworden. Ja, dann ging es in die Kneipe, aber ich war relativ müde, ja, weil ich davor die 3 Nächte schon zum Tag gemacht hatte und jedes Mal in der Litfaßsäule hier in Wiesbaden, also das ist ja unsere Lieblingskneipe hier, yep, war und dementsprechend Ich hab das sogar mitbekommen, als du da warst, ja. Aber dementsprechend war ich relativ ein Knockout dann am Heiligabend direkt und somit ging es für mich relativ früh ins Bett, ja. Aber ich musste natürlich auch ausgeschlafen und fit sein für den nächsten Tag. Erster Weihnachtsfeiertag, das hat hieß Gänsebraten mit Klößen und Rotkraut. Ja. Sehr schön. Und ich mag Gänsebraten und Klöße. Das glaube ich dir. Ja. Nee, ich bin nicht so der Gansfan. Nein. Doch, da bist du aber nicht ganz dicht. Ja. Ja. Nee, ich habe jetzt dieses Jahr, glaube ich, zweimal ganz gegessen und also ich weiß ja, ich esse viel und gerne und aber nein. Nee, gibt, also ich bin echt so, ich, also wenn jemand sagt, komm, wir gehen ganz essen, frage ich erst immer, haben die auch T-Bone Steak? Weil ich bin echt, ich brauche lieber so ein dickes, saftiges Steak. Ja, ja, ja, bei mir kommt es auf die Jahreszeit drauf an. Also grundsätzlich im Jahr T-Bone Steak, aber so um Weihnachten rum finde ich ganz super. Ja. Ja, es gehört irgendwie dazu, finden alle und ich setze mich dann immer dazu und mache dann mein Ding, weil ich, ja, ich weiß nicht. Dann lieber ja, ein Brathähnchen vom Stand. Also gab es eine neue Soßenvariation von meinem Vater, von meinem lieben Herrn Papa. Und zwar war die Gans auf einem Apfelbett und einem Apfelzwiebelbett, ja. Und das wurde dann später mit dem Bratensud einfach püriert und als so, das war super, ja. Das glaube ich. Das ist ganz einfach, aber super. Ja, und am nächsten Tag als Abschluss, ja, da waren wir dann, saßen wir zu 11 hier. Und dann gab es dann Schweinebraten und Semmelknödel. Sehr gut. Noch mehr Braten und noch mehr Knödel. Ja, Braten habe ich auch gegessen, aber Lammbraten. Lamm. Ja, ich bin ja getarnter Judenmoslem und was weiß ich. Und ich darf ja kein Schweinefleisch essen. Ja. Das Lamm war auch halal geschlachtet, natürlich. An der Cover zwischen drei Grenzen, ja. Genau. Ja. Judentum, Islam und Polen. Ja. Was haben ja, deine Geschenke gemacht? Die Geschenke sind toll. Ich mag Geschenke. Ja, also ich bin auch. Geschenke sind echt immer. Also ich bin. Ich muss sagen, ich war dieses Jahr, die letzten zwei Jahre hattest du die Wandlung, als man dann noch jung war, eher so auf das Materielle fixiert. Zwar nie komplett, aber doch, das hat eine wichtige Rolle. Und diesmal war es mir beinahe egal. Das ist bei mir schon, also das hat sich bei mir schon so vor drei Jahren verfestigt. Ja, ja, genau. Und das hatte ich letzten drei, vier Jahren. Ich habe keinen genauen Wunsch, ja. Genau. Und dann kam halt so, ich sagte, ich habe nur diese flauschige Decke da, also das ist der Hammer. Also jetzt macht Schlafen wirklich Spaß. Und naja, dann halt so viele Kleinigkeiten und ich habe einen guten Whisky geschenkt bekommen und einen sehr, sehr schönen Schal von meiner Frau Mama. Und ja, der Schal, also ist auch der Hammer. Ich würd ihn ja am liebsten so als Poncho tragen. Der ist riesig und der kann sogar mich bedecken. Und also das ist eine Art westliche Burka. Eine Herrenburka. Eine Herrenburka, genau. Nee, also das ist ein echt cooles Teil. Und natürlich Geld. Ja. Damit du die deutsche Wirtschaft antreibst und stopp der Rezession, ja. Das war so meine Aufgabe und das habe ich noch nicht ganz in Angriff genommen, aber ich werde dieses Geld jetzt auch bald auf viele überteuerte Konsumgüter aufbrauchen. Ja, ich war schon dabei, ja, ich habe ja schon angefangen, das aufzubrauchen, so zu einem großen Teil schon, ja, ich habe mich direkt hingemacht. zum einen habe ich direkt mir ein paar T-Shirts bestellt, ja. Nerdwear. Ja, genau, 3dsupply.de, ein toller Shop, und die haben auch super schnell geliefert, das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, ja. Das war zum einen natürlich das Trollface-Shirt, einmal Megusta, dann einmal mein Lieblingscharakter aus der wunderbaren Serie Breaking Bad, ja, kann ich nur jedem empfehlen, das ist eine wunderschöne Serie. Dort habe ich mir dann Heisenberg bestellt, also mit dem Schriftzug vorne drauf. Und als letztes Shirt habe ich ja als Überraschungsshirt. Nee, warte, Moment, ich habe noch eins bekommen. Ja, ich habe mir noch Chuck Norris bestellt mit der Sprechblase. Er weiß, warum hier Stroh liegt, ja. Weil das eigentlich meine Lebensfrage, ja. Ja, genau. Weil für mich, sie wird nie. Und ich bin froh, dass ich eine Gottheit habe, die mir diese Frage des Lebens, diesen Sinn des Lebens beantworten kann. Hat er es dir gesagt? Nein. Ja, siehst du. Aber ich weiß, dass er die Frage beantworten kann. Und allein das Wissen, dass er es kann, verfüllt mich mit Freude. Das ist cool. Und mit Wonne. Und erquickt mein Herz eins ums andere. Und als Überraschungsshirt habe ich ein Shirt der Goliath National Bank bekommen. Sehr cool. Ja, in Grau ist das, glaube ich, ja. Das hatte kein Schwarz. Sonst sind alle schwarz, nee, T-Shirts, ja. Ja, also ich finde Schwarzkleidung das Beste. Ja, ja, ich auch. Also heißt es Burken? Kann man das wie Burgen, also wie eine Burg konjugieren? Burka, die Burkin, ich glaube, ja. Weiß ich nicht, ja. Probier die, sag die Burkin. Oder zwei Burkas. Ich finde ja, deswegen bin ich auch schwarz, aber ich hätte ja immer gern so ein Cranepool-Schmidt T-Shirt gehabt. Ja, das beschimpft ja, genau, das beschimpft cool. Sich nur in den USA, genauso wie, also meine absolute Lieblingsserie bleibt ja Californication und sie verschiffen es leider nur in den USA, ja, die ganzen T-Shirts. Gibt ja auch, übrigens, es gibt ja auch die Dienste, wo du es in die USA verschiffen lassen kannst und dann von der USA zurück nach Deutschland. Ja, das ist so ein Porto-Aufwand für ein Shirt, das ich mir für $20 bestellen will. Hm. Auch mein Geldbeutel hat Grenzen, ja. Wieso nicht der Geldbeutel, aber, weil der ist natürlich unbegrenzt, ja. Aber mein Verständnis. Ja, aber mein Lieblingsgeschenk kam ja eigentlich von der Freundin von meinem Vater. Ja, das ist ein Gedichtband von Selma Meerbaum-Eisinger. Okay. War ja eine junge Jüdin, die mit 18 verstorben ist. An Fleckfieber ist es, glaube ich, ja, in Auschwitz. Ja. Okay. Und das war ein Gedichtband, der wohl für sie von ihr für ihren Freund, die von ihrem damaligen Freund, ihre Liebe verfasst wurde. Und der ist über Umwege über Israel nach Berlin gekommen und wurde dann dort auch das erste Mal vervielfältigt. Kann ich nur jedem empfehlen, ja. Ist mittlerweile so, glaube ich, Weltliteratur, ja, aber das ist mir wurscht. Wir lesen die Bibel was bestimmt auch. Ja, wahrscheinlich. Ist ja das meistverkaufte Buch der Welt, die Bibel. Ja. Ja, aber. Aber der Autor ist unknown, also. Ja, das ist Open Source gewesen. Die Bibel ist Open Source, ja. Kann jeder daran rumweckeln, wie er möchte. Ja, genau. Oder konnte es tun, ja. Also, ich kann es nur jedem empfehlen. Selma Meerbaum-Eisinger. Die Ausgabe, die ich habe, ist Ich bin in Sehnsucht gehüllt, ja. aus dem Hoffmann und Kampe Verlag. Wunderschönes Werk. Und gut, dann werde ich mir das mal anschauen. Ja. Ja. Ja. Übrigens, wenn man Burka zu Burken konjugieren kann, wie nennt man dann Musliminnen, die Insekten sind? Burkenkäfer. Oh. Jetzt geht's los. Ja, so viel zum Thema anspruchsvoll und behaart sind wir immer noch. Ja. Und anspruchsvoll, aber weil das hat ja auch nicht jeder verstanden. Ja. Meine nee. Vorbereitung lässt gerade nach. Ich habe nämlich keinen Energy Drink und kein Bier vor mir. Ich musste mich jetzt hier irgendwie an Wein, Rotwein, ne? Und so. Und ich habe auch lieber Bier als Wein. Das ist halt ein bisschen kritisch jetzt für mich, aber naja. Ich habe OSC Multivitamin im Tetra. Und ich bin müde. Und ich bin richtig müde. Ich habe ja bis 2:30 geschlafen, aber ich musste 6:00 aufstehen, weil mein Auto zur Inspektion musste. Und das ist der. Also ich. Heute war so ein richtiger Leck mich doch am Arschtag. Ja? Weil, Auto... Erzähl mir mehr. Möchtest du mehr wissen, Konrad? Nein, wo wir beim Thema Käfer sind, ja, müssen wir eine gute Überleitung finden. Nein, wir fangen jetzt einfach mal an. So, ich war halt da bei der Inspektion und dachte, na gut, TÜV und Inspektion, meine Batterie ist ein bisschen im Eimer. Und dann gehe ich hin und dann packt er das Ding auf die Hebebühne. Und dann kommt er raus und sagt, kommen Sie mal kurz her. Dann gehe ich da rein, dann erzählt mir der Mann, ja, gut, schlechte Nachricht, ja, ihre Kupplung ist verschlissen. Und ich dachte so, das kann gar nicht mal so schlimm sein, wie es sich anhört. Und dann sagt er mir, dass die Reparatur 1.300 Euro kostet. Oh, oh. Da war ich kurz mal ein bisschen böse. Dachte, ja, eigentlich sollten die Auto ja heute wieder bekommen, aber das wird leider erst letztendlich Montag klappen. Und ich so, naja, okay, das ist jetzt echt nicht mehr so schlimm. 1.300 Euro haben wir jetzt mal den Rest gegeben, hatte ich keine Lust drauf. Genau, da ist auch der Mechaniker dran schuld, dass das Auto kaputt ist. Ich hatte damit nichts zu tun. Nee, auf jeden Fall wurde das Auto repariert und ich hatte ja ein Fahrgefühl. Ich habe das heute dann doch zurückbekommen und das ist der Wahnsinn. Ich bin noch nie so Auto gefahren. Ich habe jetzt festgestellt, dass das Auto, seitdem ich das vor 8 Monaten von meinem Bruder mehr oder weniger übernommen habe, das Auto wirklich die ganze Zeit defekt war und die Kupplung nie richtig gegriffen hat. Und auf einmal lässt du die Kupplung leicht kommen und das Ding geht richtig ab. Also das hat dann doch wettgemacht, dadurch, dass ich jetzt ein verbessertes Fahrgefühl habe. Und dann hat sich auch gewundert, wie ich überhaupt in die Werkstatt kommen bin, weil er hat gemeint, eigentlich können sie damit keinen Meter mehr fahren. Aber da, wo ich herkomme, gibt es ja auch nur Kamele, deswegen bin ich da gut gerüstet. Das heißt, er hat dich neu verkuppelt? Er hat mich neu verkuppelt sozusagen. Mit einem großen VW Golf. Ich bin heute Abend der absolute Wahnsinn. Ist kreativ, oder? Ja. Ja. Ja. Weißt du, bezahlst ihn auch mit Kamelen, aber 1300 Euro, 2600 Dosen Bier. Ja, 2000, wie viel bezahlst du denn für ein Bier? 39 Cent. 32 Cent ohne Pfand. Nein, 39. Ja, ist teurer glaub, geworden. Doch, glaub, doch. Oettinger geht runter. Hey, auch ich bin ein Mensch mit Niveau. 5 Nuller kostet 39 Cent. Ja. Ja, aber wir reden hier vom Durchschnittsmenschen. Ja. Ich glaube, Germania geht noch einen Tick drunter. Echt? Germania-Export? Ja. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich müsste mal meine behausungslosen Freunde fragen, wie der aktuelle Kurs steht. Ja, 5-0 ist einfach das gute Bier, obwohl es gibt. Also, es ist also richtig in diesem, richtig in diesem halt Spektrum. Ja. Naja. Ja, in dem Spektrum, ja. Aber was gab es bei dir so die Woche? Irgendwelche spannenden Geschichten? Ja, ich hatte irgendwie eine Mischung aus Magen-Darm und Kopfschmerzen und der laufenden Nase. Ja, und ich hatte Nasenbluten. Ja. Das war, also das habe ich jetzt sehr oft, doch. Meine Tage hatte ich nicht. Oh, nee. Vielleicht. Schau noch mal nach, Konrad, das kannst was du nie genau. Was würde Dr. House jetzt sagen? Ein Miniaturmetallsplitter oben in deiner Nase, den du dir eingefangen hast, während du... Nein, das ergibt keinen Sinn. So. Ja. Wollen wir anfangen? Ja, lass mal anfangen. Soll ich gerade mal anfangen? Willst du anfangen? Ja. Fang an. Ich habe ja in der letzten Episode von den Seminaren erzählt, dass ich gerne nach Sölden fliegen würde, um dort Demonstranten abzuschießen. Weil die sich ja nicht wehren können. Deswegen macht es ja doppelt so viel Spaß. Und dann haben sich irgendwie zwei Leute bei mir über Twitter beschwert. Echauffiert darüber, über deine Äußerung. Nein, die haben sich dem echt zu schwer gemacht. Haben gedacht, ich meine das ernst. War halt echt schade. Ging mir ein bisschen, nein, und Jule war nicht dabei. Ich würde dann auch gerade wieder bei diesem Thema Sölden ansetzen, weil er jetzt ja eine Beobachterkommission ist, die sich das Ganze dort ansehen soll und schauen soll, was dort passiert. Und der Chef dieser Kommission heißt, soweit ich weiß, Mustafa Al-Dabi und ist ein Sudanese und meinte, dass die relativ normale, entspannte Situation und er sieht zuversichtlich dem Ganzen entgegen und dass es bald Frieden einkehren wird in Sölden und was weiß ich, was er da erzählt hat. Und bevor die Beobachter eingetroffen sind, wurden in Sölden erstmal 400 bis 600 Menschen inhaftiert. Und zwar in Gefängnisse, in die diese Beobachter keinen Zugang haben. Das heißt, also diese Lage gerät mir in Sölden gerade, also sie ist schon, ich glaube, in den letzten 9 Monaten, seit dem Ausbruch dieser Revolution, dieser Proteste, sind ja... Du übersteuerst gerade etwas. Ich übersteuere. Ja, also es kam bei mir gerade, wo man dann... So, wenn es immer noch so ist, muss ich gleich mal gucken, was ich dagegen tue, sind 5000 Menschen umgekommen. Und ich weiß nicht, wie jemand der Meinung sein kann, dass da die Lage in Ordnung ist, wenn sogar im Beisein der Beobachter Leute abgeschossen worden sind. Also das ist gerade ein bisschen, ich traue dieser Kommission auch nicht. Ich habe da echt ein Problem mit und ich finde auch irgendwie ich habe mir das dann ein bisschen im arabischen Fernsehen angesehen und die Berichterstattung, die ist echt traurig. Also es gibt halt dann die Sender wie Al Jazeera, die die syrische Regierung auseinandernehmen, das finde ich gut. Und es gibt die anderen Arabischen, also teilweise verstaatlichtes Fernsehen, teilweise angeblich nicht verstaatlichtes Fernsehen, das die Lage in Syrien als ruhig und die Kommission als sehr hilfreich betrachtet. Ich mache mir da halt echt gerade Sorgen, wie sich das da entwickeln wird. Weil ich eigentlich vorhatte, im neuen Jahr, eigentlich wollte ich ja jetzt über Weihnachten dahin fliegen, aber das hat sich für mich jetzt erstmal erledigt. Ja, kann ich verstehen. Das ist sehr schade. Ja. Und, aber an sich läuft es da ganz gut, weil es sind, soweit ich weiß, auch 250.000 Leute jetzt einem Protestaufruf gefolgt und haben demonstriert. Und die syrische Regierung kann natürlich nicht einfach mal 250.000 Leute töten. Und wo ich dann ein großes Problem sehe, ist, dass Moskau sich als zufrieden bekennt. Und der Außenminister Russlands hat zu Wort gegeben, zu ganz genommen und hat ausgedrückt, dass er zufrieden ist mit der Lage und er denkt, dass sich die Lage dort auch gut entwickeln wird. Und das ist ganz, also jemand, der aus Moskau spricht, mit den Problemen, die dort im Land haben, Russland, der sollte sich gerade bei dem Thema echt zurückhalten oder anders verhalten, weil das, finde ich, geht gar nicht. Er ist zu 140% zufrieden. Genau. 105 von 100 Beobachtern haben eine sichere Lage gemeldet. Zudem verbietet Söhn ja auch den ausländischen Journalisten die Berichterstattung. Das heißt, da kommt ja, da, klar, so funktioniert es halt. Ja, ich habe ja noch ein Highlight vergessen quasi in meiner Woche. Erzähl mal. Desperate Housewives kommt wieder. Ja. Mittwochs auf Pro7, die neuen Folgen. Ich freue mich drauf, ja. Das ist ein Ausgleich, nachdem ich ja heute ist ja die Jahresendfolge von GZSZ gelaufen. Schade. Und ich will wissen, wie es weitergeht. Aber ich kann nicht, weil es morgen nicht läuft. Mm. Ist ja die Jahresendfolge. Danke, Irrsinn, wie Sie mit Ihren Konsumenten umgehen. Nein, ja. Das haben Jahresendfolgen ja auch so an sich. Ja. Ja. Ja. Aber heute ist der 30., nicht der 31. Aber morgen ist ja Feiertag. Ah, Wochenende. Nein, da können wir nicht mehr senden. Nein! Ja. Wir arbeiten ja auch noch, wir podcasten ja auch noch kurz vorm Wochenende. Ja, stimmt eigentlich. Ja, ansonsten habe ich noch einen Vorsatz. Ein Vorsatz. Ich habe diesmal meinen Mute-Button korrekt gebindet. Oh. Und kann somit, falls ich wieder schneuzen muss, mich korrekt abschalten. Oder kann korrekt abschalten. Ja, zum Abschalten kannst du aber auch in die Karibik fliegen. Dankeschön. Ja. Wollen wir mal richtig? Willst du? Und so, aber so. Ich hab ja aber schon. Jetzt sag doch mal, was du dazu denkst, Konrad. Ach so, Mensch. Ja, Syrien ist ein Unding, das ist halt meine Ansicht, dass weiterhin solche Staaten, die in einem solchen Maße gegen internationales Recht verstoßen, weiterhin toleriert werden, weil ich meine, die Sanktionen bleiben ja aus und jedes Mal heißt es nur in den Nachrichten oder beziehungsweise in den Stellungnahmen der UN oder der EU, wir verschärfen den Ton gegenüber Syrien, ja, am Arsch. Das also ernsthaft, ja. Das interessiert die gar nicht. Korrekt, ja, das ist der Punkt. Das stößt bei mir, also die Toleranz Syriens, die Toleranz gegenüber Syrien stößt bei mir auf Untoleranz, ja. So. Naja, es ist ja nicht mal wirklich Toleranz. Es ist es ist Stillschweigen, ja. Ratlosigkeit und dann kommt halt das Problem, dass dann die Amerikaner sagen, ja, wenn das so weitergeht, werden wir irgendwann andere Mittel als die, die uns zur Verfügung stehen, einsetzen, um die Gewalt in Syrien zu dämpfen. Beziehungsweise das Volk vor der Gewalt durch die Regierung zu schützen. Aber natürlich werden keine Mittel benannt, weil sie keine Mittel haben. Ja, das sowieso. Es gibt ein Mittel, das zu tun, das ist Krieg. Es gibt kein Mittel, die Gewalt dort zu stoppen, was die Amerikaner, jedenfalls ist meine Ansicht, wenn jemand einen anderen Vorschlag hat, soll er bitte Bescheid sagen. Der kann nichts anderes. Ja. Aber die machen das auch gut. Die Amerikaner machen das auch wirklich gut. Jetzt haben die erstmal einen schönen Handel mit Saudi-Arabien abgeschlossen. Ja, man braucht ja wieder Geld, ja. Aber das ist auch, ich weiß nicht, also das ist richtig krass, habe ich auch gedacht. Das bestätigt immer wieder, ich bin ja ein Feind von Frontline, aber das bestätigt immer wieder mein Bild, dass die Amerikaner einfach größtenteils dumm sind. Ja, weil jetzt haben sie natürlich erstmal für, ich weiß nicht wie viele Jahre ausgesorgt, aber ich glaube, es war der größte Einzelauftrag, den die USA jemals bekommen haben von 30 Milliarden Dollar. Ungefähr 23 Millionen Euro, Milliarden Euro. Und an Saudi-Arabien. Also das Geld kommt von Saudi-Arabien. Und sie unterstützen, also und das weiß man ja, dass die Al-Qaida zum Beispiel größtenteils von Geschäftsmännern in diesem Gebiet aus Saudi-Arabien, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten finanziert wird. Und das finde ich ein bisschen, naja. Ich weiß nicht, wie man so verblendet sein kann und nicht erkennen kann, dass, was die USA da gerade tun. Sie beschweren sich, dass die Terroristen nicht unterzukriegen sind und gleichzeitig unterstützen sie die selber. So hat das Ganze angefangen. Ja, ich meine, also Al-Qaida ist ein selbst aufgebauter Feind gewesen. Osama Bin Laden, Saddam Hussein waren selbst aufgebaute Feinde, ja. Ja gut, aber das war ja, also Al-Qaida nicht, das war die Taliban. Die Al-Qaida ist ja noch eine andere Geschichte. Verwechsel war? Nein, das war Al-Qaida. Das war ein Söldner-Zusammentrupp. Taliban waren die Söldner. Taliban, ist die Taliban aus den Söldnern heraus entstanden? Ja, das war die, Al-Qaida. Das war die Taliban. Nee, Al-Qaida ist... Al-Qaida wurde auch gewissermaßen, also Osama Bin Laden wurde auch unterstützt. Er stand ja auch ein paar Jährchen auf der Gehaltsliste vom CIA. Ja, Osama Bin Laden war ja der neue Gegenpol gegen Saddam Hussein, ja. Ja. Osama Bin Laden wurde aufgebaut, die Taliban war die Söldner, also hat sich aus einer Söldnergruppe entwickelt. Ja, genau das. Aber nicht Al-Qaida. Die Al-Qaida ist ja eher, nehmen wir es mal, eine Glaubensgemeinschaft. Ja. Ja, also. Ja. Dann beschwert sich das. Ich habe gerade die ganze Zeit die Stimme von Hagen Räthe im Kopf, ja. Weil ich meine, das ist ja nichts Neues, ja. Das ist der Punkt. Du schaust jede Woche Nachrichten, auf der Welt passiert nichts Neues. Letzten Endes ist es immer nur die Stimme, die finden alles raus. Die finden alles raus. Ja, und genau. Passend zum Thema. Die Meldung der Woche. Soll ich sie ankündigen? Die Meldung der Woche. Kündige sie an. Die Meldung. Mitgliederschwund bei der FDP. Ja, da hatte ich auch nicht mit gerechnet. Auf der Titelseite der FAZ, beziehungsweise auf ihrer Internetpräsenz. Links im Kasten. Die FDP verliert Mitglieder. Das ist traurig. Also ich hab ja auch geweint. Ja, es ist kaum überraschend. Es hat mich wirklich aus heiterem Himmel getroffen. Also ich weiß nicht. Und was dazu auch echt gut passt, ist einfach, dass FDP, ich glaube, ich mache das echt, das habe ich, ich weiß nicht, in welchem Podcast, ich glaube, irgendwas von Holgi, sich einfach anmelden, abmelden. Und so geht das dann. Ja. Doch. Einfach mal, um sie zu ärgern. Ich meine, man tritt ja eigentlich keine Leute, die am Boden liegen, obwohl ich es ja trotzdem jede Woche tue, ja. Aber es ist halt immer wieder die Genugtuung. Man muss es wahrscheinlich nicht ausleben, ja. Oder nicht in dem Maße. Hier fragt einer im Chat, warum wir immer die FDP bashen müssen. Und ich danke Wade Burns für die Antwort. Ja, also wir haben ja die Schattenredaktion und wir haben die dunkle Regie. Und es ist richtig, weil die FDP einfach scheiße ist. Weißt du, also... Das hat auch nichts mehr mit, jetzt ist alles so subjektiv. Gut, nein, die sind scheiße. Man macht sich halt auch über den Proleten lustig in der Bar, der die ganze Zeit so weit das Mundwerk aufreißt und dann trotzdem nach dem ersten Schlag liegt. Ja, das ist dann auch echt selber schuld. Genau. Den kann ich auch beim dritten und vierten Mal in der Kneipe noch lachen. Bis ich ihn das nächste Mal sehe und dann macht er wieder den Mund auf und fällt wieder so schnell auf die. Naja. Ja. Ja. Nein, hier keine inoffiziellen Boxkämpfe ankündigen. Nein, aber im Fort von der FDP. Wohin zieht es uns? Rüber zur CSU. Seehofer möchte Gutenberg zurück, ja. Geil. Richtig, ja? Also habe ich auch gedacht, also man kann dich doch nicht besser selbst ins Aus katapultieren. Schön. Naja, ich denke, dass Gutenberg immer noch einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung hat. Ja. Ja, bei Bäckereifachverkäuferinnen. Nein, also... Weil ich also mehrfach, auch durch jetzt meine Arbeit in der Jugendherberge, bin ich ja oft in oberflächlichen Kontakt gedreht mit vielen Leuten aus dem Weltgeschehen und auch aus Deutschland. Und viele, wirklich viele haben immer wieder, wenn das aufkam, ich habe auch nebenbei einen Podcast gehört und dann gerade über das geredet, über was ich gerade in den Ohren hatte, und es war halt oft Gutenberg-Bashing, ja. Und bei vielen klang es halt an, der hat doch gar nicht so viel falsch gemacht. Oder das hat mich einfach... Die Medien haben das ja aus dem gemacht, ja. Und ich denke, das ist doch wirklich noch... Das ist für mich eher noch die im Volk vertretene Meinung als das, was ich jetzt an Twitter reinkriege, was ich in der Zeit schon an Diskussionen, an denen ich partizipiert habe, mitbekommen habe, weil die Erfahrung zeigt, dass es nicht die Meinung der Mehrheit. Das ist eine... Ja, ich will es nicht elitär nennen, aber es ist eine ansatzweise gebildete Randgruppe, bei denen ich mich lieber beteilige an den Gesprächen, ja. Das ist das Problem. Der Mann hat es ja eigentlich selbst, er hat sich halt einfach selbst diskreditiert. Und ja, scheinbar verjährt er Betrug auch nach 3 Monaten schon, ja. Ja, und er hat es ja echt geschafft, sich mit einer unglaublichen Dreistigkeit durchzukämpfen und versucht sich damit am Leben zu halten, indem er einfach voll drauf geht und sagt, ja, Flüchtigkeitsfehler. Und wenn man sich mal genau anschaut, es ist kein Flüchtigkeitsfehler, es war einfach Absicht, da muss er mir auch nichts erzählen. Kann sein, dass sogar bei der Absicht 1 oder 2 Flüchtigkeitsfehler untergekommen sind, aber also ich weiß nicht, ich finde aber traurig, dass er überhaupt noch die Möglichkeit hat. Und gut, Seehofer nutzt das natürlich, oder versucht das natürlich jetzt zu nutzen, weil es immer noch die Menschen gibt, die ihm anhängen. Und das ist, denn es gibt leider keine Zahlen dazu, jedenfalls keine verlässlichen, wenn ich mich nicht irre. Und man kriegt ihn einfach, also es gibt bestimmt auch Menschen, die ihm anhängen und die immer noch fasziniert von ihm Ja, sind. vor allem auch in der eigenen Partei. Also es ist ja nicht so, dass Seehofer und die CSU ungemein jetzt gerade durch Standfestigkeit glänzt haben und auch diese beibehalten haben, ja. Ich meine, das ist ja keine, wie lange ist das her? Der Streit um die Partei, um die Parteispitze, ja. Und auch der Stand der CSU im Parteispektrum Deutschlands ist jetzt nicht so ungemein stark, dass man sagt, ach, mir ist das wurscht, ja. Wir brauchen nichts, wir stehen da, wo wir hinwollen, ja, weil das ist ja nicht so. Und wenn man sich dann Karl Theodor als Karl Theodor als neue Galionsfigur für das eigene Treiben wieder zurückholt, ja, zurück von den Toten, der junge Herr, ja, hat seine Haare verloren, nachdem er von Hades hinausgeworfen wurde, weil der hat sich die Schleimglatze auch nicht anschauen können, ja. Ach ja. Nee, Ja. ich bin mal gespannt, ob er den Rück, den zurückfindet. Den Weg Also, zurückfindet, so rum. wie er wird garantiert nicht den China-Nudelweg bestreiten, nämlich instant. Das wird er wohl nicht tun, ja. Also, so blöd ist wohl auch der nicht, ja, weil so viele Gehirnzellen kannst du dir gar nicht aus dem Haar gekämmt haben. Ja. Deswegen ist eigentlich, also aus seiner Sicht, die Rückkehr über die EU, über Brüssel, ist eigentlich genau das Richtige, ja. Ja, aber obwohl, das ist ja wieder so ein Muster. Also ich glaube, man schickt ja alle schlechten Politiker nach also in irgendeine Kommission für die EU-Rolle. Hey, you're all sitting in one boat. Mord, yes. You are right, me sorry. This won't happen ever again. Me too, Nein, Junge. Ja. ja, nee, das ist, es tut sich doch irgendwie ein Muster auf. Ja, natürlich. Ja. Gut, sie müssen dann auch nichts leisten. Also sie gehen dahin und dann heißt er Internet-Experte, aber er muss effektiv nichts leisten, weil in der Bevölkerung, ich wusste davor nicht, dass es einen Internet-Experten dort gibt. Ja, der hätte mal lieber die Leute von Forschern rekrutieren sollen. Ist richtig. Ja. Nee. Nein, ja, Internet. Ich meine, die EU Man ist ja nicht. macht Angela Merkel ja auch nicht zur Ernährungsbeauftragten, ja. Ja, also die EU ist ja nicht unnütz, ja, das muss man das sagen, ja. Es ist halt allein die Wirtschaftsfreiheit, die man dadurch genießt, hat, bringt ungemeine Vorteile, vor allem für Deutschland, ja. Und dass man diesen Verwaltungsakt überhaupt stemmen kann, ist eine Leistung, ja. Allerdings ist es zu, ist wieder ins Extreme gegangen, weil mittlerweile ist es ja so, dass die EU sich selbst nicht richtig, die kann ja selbst nicht richtig für sich haushalten, ja. Deswegen werden ja auch die Stellen jetzt gekürzt und abgebaut, alles wird verkleinert, weil sie gemerkt haben, wir sind viel zu groß geworden und zwar für nichts und wieder nichts. Wir haben unnötig viele Leute, das blockiert das alles. Die Ja. Bürokratiewege sind verstopft. Ja. Ja. Und da, ich meine, da sind sie jetzt dran, das zu entschlacken, ja. Weil an sich ist natürlich der EU-Ansatz oder auch als dass Europa als geeinigte, gestärkte Macht nach außen auftreten kann, ist weltpolitisch ein unglaublicher Vorteil. Das Ja. ist auch, aber da muss man sich auch erstmal innerhalb sammeln. Und Ja, genau, dass man da der Schritt zusammen. ist meiner Ansicht nach, Ist noch nicht vollständig, weißt du, nee. dieser Grundschritt ist nämlich gerade durch die Osterweiterung nicht vollends getan. Da auch innereuropäisch ist also übrigens im Zentraleuropa und leicht südlich europäisch ist er eh auch noch nicht ganz durch, ja. Es ist halt, die Osterweitung kam zu schnell, definitiv. Ja, hätte in dem Rahmen auch gar nicht stattfinden dürfen, ja. Also das ist meine Aussage, ja, aber ich weiß nicht, Ich hätte man. finde es gut, dass die EU mit vielen, also eine hohe Mitgliederanzahl ist immer gut. Problem ist, wenn diese Mitglieder nicht so, naja, wenn wir gefestigt sind. Und wenn kein gemeinsamer, man muss dann ja nicht in allen Dingen übereinstimmen, gerade in außenpolitischen Dingen sollte man doch eine einheitliche Richtung einschlagen. Ja. Und wenn das nicht geschieht, ist man meiner Ansicht nach selber schuld. Und dann macht es auch keinen Sinn, dann habe ich lieber 16 starke Mitglieder als 27, die selbst nicht wissen, ob links oder rechts. Und jetzt mal unabhängig vom Finanziellen auch innenpolitische Probleme. Ja, es ist, Ich meine, Bulgarien hat jahrelang mit Korruption zu kämpfen. ja, immer noch, ja. Ja, Aber die ist sind immer auch, noch, genau. die Aber sind ja die. einfach geprägt von ihrer Vorgeschichte, ja. Genau. Sind einfach geprägt an einer sehr, sehr kurz vergangenen, doch sehr gravierenden Vorgeschichte, ja. Die erst vor sehr kurzer Zeit ein Ende gefunden hat und dadurch auch noch relativ prägnant ist in der Bevölkerung. Sehr, sehr prägnant ist, ja. Und zudem natürlich auch die Wirtschaft ist ein Faktor und wirtschaftlich nicht angeglichen sind, ja. Hatten wir ja schon in den letzten Ja, damals Podcasts. ist ja schon öfters ein Europa der 20 Geschwindigkeiten, ja. Ja. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, man kann ja nicht erwarten, dass die Staaten auf unserem Stand sind, ja. Aber die EU soll ja auch gleichzeitig ein Faktor die Hilfestellung leisten, ja. Aber hat nicht so geklappt. Ja. Ich weiß nicht, waren sie zu weit unten oder waren sie zu Ich unan. glaube, es war zu unterschiedlich einfach. Ja, zu unterschiedlich, dass man gar keine Hilfestellung leisten konnte, hat man falsch. Kann ich schlecht beurteilen, ja. Ja. Da kenne ich mich in jedem einzelnen Staat zu schlecht mit den Statistiken und Daten der letzten 20 Jahre aus. Und auch und alle Handlungen der EU muss ich leider sagen, habe ich nicht nachvollzogen. Hab ich jetzt im Vorfeld jetzt nicht vorbereitet. Ja, Es tut mir, ich ja. habe das auch nicht eingehend Tut bis mir aufs sehr leid, letzte ja. Detail studiert. Ja. Was ich Was sollen wir da tun? wohl Gott, gerade bei. diese ungebildete Jugend, ja. Ja, deswegen gehe ich an die Schule, um noch dümmer zu werden. Nee, aber wo wir gerade bei Internet-Experte waren, hast du gehört, dass die Internetseite vom ehemaligen Präsidenten des Irans gesperrt worden ist von der iranischen Regierung? Wieso das denn? Ja, er ist als Ex-Präsident immer noch ein Regimegegner, er ist ein Regimegegner. Und gut, dann hat man halt, die Regierung hat beschlossen, das durch die Justiz durchsetzen lassen, dass seine Seite gesperrt wird, da man ihn einfach, er ist nun mal ein Kritiker von Ahmadinejad. Und damit kommt er ja nicht klar. Und ich meine, ich weiß nicht, Zahl jetzt letztens gelesen, ich glaube, über 5 Millionen Seiten, die gesperrt sind, irgendwie sowas, 5,2, ich weiß nicht genau wie viele. Passt ja ans Muster, einfach noch was hinterher sperren. Also und einfach von einem Ex-Präsidenten, das finde ich schon wirklich krass. Also allgemein Seitensperrung ist eine Sache für sich, aber dann von einem Ex-Präsidenten, das ist eigentlich. Und gerade er hat ja selber diesen Staat aufgebaut, so wie er jetzt ist. Aber halt nicht in diese Richtung, gerade Zensur und Menschenrechte betreffend. Das war nicht ganz sein Plan, glaube ich. Hier musste ich echt mal kurz lachen, Kann als ich man nie das. wissen? Sitzt dein Aluhut wieder schief, Christian? Ich glaube schon, ja, ich werde beeinflusst. Ja, der So. Elektrosmog strahlt Genau. überall, Ja, ja. so einen Strahlenpass holen, wie viel Strahlung in meinem Haus ist. Over 9000! Ja. Dann noch Thema Iran, gab es ja dieses, Gott, angekündigt die Drohung eines Ölembargos durch die EU. Ja, nee, USA hat's angedroht und hat Ne, die die EU EU hat es aufgefordert. auch, ja, die EU, die wollten das Atomprogramm stoppen Ja. und beziehungsweise es wollten die als transparent gestalten, damit die Wolke über Google Earth endlich weg ist. Und naja, weil sie halt befürchtet haben, dass das Atomprogramm im Iran eine militärische Dimension annimmt, wie man es bezeichnet hat. Und deswegen wollte dann der Iran die Straße von Hormuz blockieren. Das ist ja die wichtigste Ölhandelsroute dort, Ja. Öltransportroute. Und da haben die USA gesagt, nee, nee, nicht mit uns. Und dann hat jetzt, ich glaube, es war gestern oder heute, der Iran erstmal Waffentests durchgeführt. Raketen, die tatsächlich als Langstreckenwaffen durchgehen, aber sie könnten amerikanische Stützpunkte angreifen. Also das geht da wieder hin und her. Ja. Ja. Ich hatte einen Leck in meinen Nachrichten, als ich halt krank zwischen Klo und Bett hin und her gependelt bin. Ja, aber das rächt sich auch wieder. Ja, jetzt die Frage, wie weit ich hab das so genau Statistiken, wie weit die EU, davon abhängig ist? Ja, genau. Inwieweit ist die EU vom Öl abhängig? Ja, wem schadet es zuerst, ja? Uns? Also, viele Beobachter haben gemeint, dass man es, dass der Iran es sich nicht leisten könnte, die Route zu sperren. Aber da bin ich mir selbst auch nicht sicher, ob die es nicht durchziehen könnten. Aber wahrscheinlich sagen die Benzinkonzerne, die Treibstoffkonzerne trotzdem, ach, Engpass in der Lieferung, Benzin wird teurer. Nein. Ja. Und auf dem Preis wird es dann auch bleiben, ja. Anstatt Ferien beginnen, Benzin wird teurer. Ja, ist unfassbar. Aber der Dollar ist ja schuld. Mich würde halt mal interessieren, woher kennt der Dollar unsere Feriendaten, ja. Und was haben die, vielleicht waren die aber zusammen, haben sich getrennt, jetzt ist der Dollar sauer. Ja. Ja. Das ist ja auch gemein. Der Dollar, dieses reumütige Schwein. Eben, und so nachtragend. Ja. Der Wirtschaftsfick 2.0. Trägt es dir sogar an jeder Ecke in der Tankstelle. Ja, genau. Ja, wäre ich jetzt paranoid, würde ich ja überall Dollarzeichen denen an den Tank stellen, ne? Ja. Dann wollen wir weitergehen? Weiter, geh mal weiter. Weitergehen. Ach, hast du dir schon den Böller runtergeladen? Ich habe ja vorhin schon gefragt, hast du es getan? Ja. Was, wegen den Böllern? Ja, hast du den Böller runtergeladen? Ich habe mir noch keinen Böller runtergeladen. Nein, doch, ja. Doch. Also, ich finde es an sich sogar eigentlich ganz lustig, ja. Ja, ist immerhin safe. Ich weiß nur nicht, ob ein Digitalböller was dagegen tut. Ja, ich kommt halt von den Philippinen, ne? Da wird direkt blockiert, aber. Aber ist die Regierung der Philippinen. Ja, gut. Ja, das ist kommt direkt aus Manila. Ja. Oder Manila ist die Hauptstadt von den Philippinen. Könnte sein. Ja. Weiß ich gerade echt nicht. Also. Ich glaube es, ja. Auf jeden Fall. Ich habe im Geografieunterricht die meiste Zeit damit verbracht, mit zwei Freunden Marschrouten nach Frankreich zu errichten. Das war mein Französischunterricht. Ich hatte nie einen. Ich habe Latein gewählt. Oh. Ja, der geschichtliche Aspekt war für mich viel zu interessant, als dass ich Französisch hätte wählen. Außerdem dachte ich ja, dass es bei Freiburg so viele Ausnahmen und auch die Sprache. Ich hab aber Latein ja, dadurch, dass ich ein Jahr aufholen musste, weil ich ja nachträglich in so eine G8-Klasse gewechselt bin, habe ich es nie auf die Reihe bekommen, ja. Und anders wäre es besser gewesen? Weiß ich nicht. Wenn ich in diese Spekulation mein schulisches Engagement mit einbrechne, es wäre auf gar keine Art und Weise gut gegangen. Ja, you see. Ah, ja. Ja, deswegen, wir hatten immer Übersetzung oder einen freien Teil. Meine Übersetzung war hin und her, also irgendwie geraten. Das hat sich wirklich erst zum Ende meiner Lateinkarriere, aber eigentlich genau richtig, weil das war das Jahr, und jetzt habe ich mein Latino bestanden. Ja. Gratulation! Ja. Das brauche ich ja für meinen, also wenn ich noch Lehramt studieren will, brauche ich ja unbedingt ein Latinum, sonst muss ich es nachmachen. Ja. Die Blöße will ich mir nicht geben. Das ist der Grund, warum du es nicht tust. Nee. Ich bin sehr froh darüber. Ja. An dieser Stelle danke ich meiner letzten Lateinlehrerin, also meinen davorgehenden Lehrern. Ich entschuldige mich dafür, dass sie teilweise wirklich wahrscheinlich an mir verzweifelt sind, wie so die meisten meiner Lehrer in den anderen Fächern auch. Aber ich danke Frau Kovac. Eine sehr sympathische Frau, die mir Latein beibringen konnte. Das ist unfassbar. Eigentlich das achte Weltwunder. Hast du gut gemacht, Konrad. Ja, ich habe es auch in Französisch irgendwie über einen Strich geschafft. Ja, dabei ist man doch in Französisch eigentlich auch auf den Strich. Ja, genau. Richtig. Na, wobei das Schlagzeug, Matthias, sollte ich da auch eigentlich mal mundtot machen. Ja. Nee, Böllern, bist du ein Böllerfreund? Weil ich bin Böllerfeind. Nein. Ich finde Böller, also ich weiß nicht, wenn es mal ein großes Feuerwerk gibt, dann schaue ich mir das an. Aber ich finde Böller gefährlich. Kann echt was passieren. Ich bin jetzt keiner von diesen Spießern, dann Böller, Spielzeug fürs Prekariat, wer keine guten Vorsätze hat, Böller teilt. Nee, das ist Blödsinn. Darum geht's gar nicht. Aber ich finde sie wirklich gefährlich. Und ich habe auch dahingehend ein Problem mit Böllern, dass viele Leute einfach 3 Tage vorm neuen Jahr anfangen und 3 Tage bzw. eine Woche danach erst aufhören. Muss ich echt nicht haben. Lieber habe ich einmal in der Woche im neuen Jahr eine schöne Straßenschlacht, Aber ich finde Böllern einfach zu gefährlich. Da muss ich ehrlich sagen, ich kenne zwei Leute, die haben sich zwei Finger abgeböllert. Der eine zwei, der andere einen. Und das ist es mir halt echt nicht wert. Und es Ja, gab ja ich. auch ein paar Rückrufaktionen, weil ein paar Böller direkt nach dem Entzünden hochgegangen sind. Und jetzt stell dir mal vor, du bist darüber nicht informiert und kriegst so ein Ding ab. Das ist aber Feierabend. Ja, ich finde es im Prinzip lustig. So kontrollierte Sprengungen von Dingen, weshalb Ja, angefangen das. mit Barbie-Puppen, Schneemänner. Später auf D-Max-Häusersprengung. Ja, genau, dann wird es dann Das wäre gehen, echt ja. cool. Also, es kann. Ja, ich weiß nicht. Also vom Prinzip her ist es total dämlich, ja. Ich zünde was an, es macht Bumm und verpufft, ja. Was echt cool ist, Haufen Scheiße von Haustür, Böller rein, anzünden, Ende. Also, ich meine, als kleiner Junge fand ich super faszinierend, aber jetzt. Ja, wenn, also Also sagen wir meine. so, wenn einer das mit Ja. mir macht, bin ich sauer. Wenn ich Ja. sehe, wie einer das mit einem macht, den ich nicht mag, dann finde ich es cool, aber das ist eine ganz normale Schadenfreude. Reaktion. Ja. Ja. Also prinzipiell bin ich, wenn Feuerwerk, wenn so Pyrotechniker, bin ich eher für das Optische, ja. Also es kann gerne Explosion geben, aber dazu soll es doch irgendwie explodieren, nicht nur verpuffen, ja. Nicht nur schwarz verpuffen, sondern es soll auch Funken sprühen oder ähnliches, ja. Ja. Einen lauten Knall finde ich gut bei Konzerten, bei Shows, ja, wenn das einfach so einfach böllern, ne. Deswegen sind auch meine Silvestereinkäufe seit mittlerweile seit 3 Jahren hat sich das eingepegelt auf Alkohol. Und das war es eigentlich. Ja. Raketen vielleicht, ja. Wobei, das macht Ja, man auch. Man ist ja auch alt also. geworden. So Raketen aus der Hand zünden, so ein Blödsinn. Nee, das ist. Nein, Och man nee, ist jetzt bitte alt nicht. und weise. Pyrotechnik ist kein Verbrechen, ey. Wenn ich Ja. das schon lese. Nee, nee, nee. Weiß ich Ich finde nicht. auch, das gehört nicht in Fußballstadien. Also muss ich ehrlich sagen, ich finde, das Ach. gehört nicht da rein. Ab und zu Nicht mal ist dauerhaft, es lustig, ja. aber Also. auch wenn du Leute damit abwirfst, dann bist du echt blöd. Ja, genau, das ist der Punkt, weil sobald du Pyrotechnik legalisierst, öffnest du das Tor noch weiter für die Einfuhr von auch Böllern, Die hier nicht Rauchbomben und zugelassen ähnlichem. sind. Ich finde Bengalos, das ist eine geile, also ich finde Bengalos sehr cool, ist halt auch gefährlich, ja. Aber sie sind cool, aber du musst nicht Leuten die Dinger ins Gesicht klatschen. Ja, ich so, Werner, also. Ich verstehe es halt, wenn du, weißt, wenn du im Stadion bist, dann ist, oder teilweise auch ein wichtiges Spiel oder einfach generell deine Mannschaft braucht gerade Unterstützung und du oder ihr führt in der 80. Minute fällt dann gerade das 1-0 oder sowas und der Ausgleich in der 90. Ey, wenn du da einfach so ein Bengalo aufreißt, ich kann es verstehen, ja. Also ich kann es teilweise verstehen, weil ich da auch sehr emotional reagiere, ja, Ja. gerade mein Team betreffend, ja. Aber wenn ich dann gleichzeitig irgendwie im Block stehe, im Gästeblock und es fliegt halt irgendwie, das also habe ich selber erlebt, dass mir dann ein Böller da vor die Füße, da wurde zum Glück niemand verletzt, ja, weil da vorne die Truppe Bier holen war. Aber das ist halt, es ist gefährlich, ja. Es ist tierisch gefährlich, ja. Ja. Ich weiß halt nicht, ob man sich einen anderen der Gefahr aussetzen muss. Ja, genau. Es ist, inwieweit, weißt du, inwieweit muss man sein eigenes Handeln als Maxime sehen für andere? Als gesetzschaffende Maxime, ja. War markant der Ansatz, ja. Deswegen, aber. Man wird es nicht verhindern. Man, Aber. ja. Also nein, Böller ist nicht mein Ding, ja. Der Jägermeister liegt kalt bei mir im Gefrierfach. Das ist ja mein Favorit. Dann haben wir noch so schwarzen Jelzin. Dazu Bacardi und. Hat noch irgendwas, lieber Oh, Marcel, ja. jetzt geht's um Ich Alkohol glaube, oder was? nee, Marcel hat nein, kein Captain und kein Jack. Der hat Warum nicht Winter Captain Jack. oder Jack? Ich Wenn finde du Captain meinst echt, echt lecker. Jim Beam Der Red Red Stack. Stack, genau, Red Ja, Stack hat. ja. Habe ich auch noch eine Flasche gerade Red stehen. Stack. Nee, was? Nee, also Ja. Red Stack kann man echt trinken. Ganja, jetzt geht's los. Ja. Nee, also ich muss echt sagen, ich trinke so Jack Daniels und so. Ich kann das, du kennst meine Einstellung zu Whisky. Ja. Ich gebe genauso viel aus wie die Leute für einen Jack Daniels und trinke einen guten Whisky. Und, also er ist kein schlechter Whisky, aber ich finde, das muss man genießen. Ja. Ja. Ja. Das ist halt grundsätzlich Alk bei Fusel, da scheiden sich die Geister. Das ist sehr schwer. Und es kann über. Kannst. Also du kannst Silvester auch mit einer Flasche Korn, einen Liter Korn für 2,33 € verbringen. Der klare Doppelkorn. Genau, und dann ist er Feierabend. Ja. Ja, und zum Anstoß nochmal Sekt für um Mitternacht. Ja, Cinciano Um Punkt Asti. 12. Ja. Ja. Ansonsten, das ist unfassbar eigentlich. Ich sitze ja schon halbnackt vorm Rechner, wie normalerweise auch. Ich komme ja gerade von der Arbeit und dann bin ich halt nackt, halt neuer, weißt du, das Übliche. Aber ich schwitze trotzdem, ja. Ich strahle eine Wärme ab, ja. Und die wird von den Wänden zurückgestrahlt. Ja, aber ich weiß nicht, warum, ja. Aber ist auch das Blöde, ich trage auch noch, warum habe ich, also ich sitze in Unterhosen und Socken da, das ist eigentlich schon... Ach, und Gottes. Komm, zieh noch, um das Bild zu vervollständigen, Sandalen an. Nein, die liegen... Ich hab gar keine Sandalen, ich habe ja Flipflops. Ja, aber ich warte noch auf das RTL-Kamerateam, das mich jetzt hier so aufnimmt. Ich habe noch ein paar alte Adiletten und einen violett-türkisen Adidas-Sportanzug. Kannst du schön einmal auf Autoverkäufer. Ja, ich habe den. Lass uns das doch mal als Vorsatz fürs nächste Jahr nehmen. Weil wir als, du gehst als Autoverkäufer in die Arbeit und ich in die Schule oder was? Wir machen mal so einen Tag. Wir brauchen ein Goldkettchen, einen lilanen oder so einen neongrünen. Türkisen, so einen samtartigen, so einen Polyesteranzug und Adiletten. Ja. Das ist schön. Bin ich nicht dabei. Das ist schön. Ja. Wie heißt denn das? Das ist doch aus dem, wurden noch früher diese Unterhosen gemacht. Weißt du, bei H&M, die waren früher total im Trend. Diese Seidenboxershorts, also es hießen Seidenboxershorts mit irgendwelchen Comic-Motiven. Ja, dadurch dachte ich Garfield, dadurch viele irgendwie Snoopy, Simpsons. Ja, genau, diese ganzen Comic-Motive. Weißt du, diese super ekelhaften Zeug. Ich war, also wirklich, der Nährboden, also eigentlich kommt direkt aus dem Labor als Nährboden für Keime eigentlich, aber wurde als Unterhose umfunktioniert, ja. Ja, ist billig und kann man teuer verkaufen, weil es glänzt. Ja. Ja. Ballonseide. Ballonseide. Ein schönes Wort. Ich finde Ballon eh sehr schön. Ja. Ja, Herr Wulf, es hat sich etwas getan, nicht viel, ja. Was ist ja, das? Wulfsrudel ist weg. Ja, ja, aus jeder Zeitung, aus jeder Nachrichtenplattform ist natürlich noch in jeder Umfrage zu Wulf, hat er den Kredit verspielt. Ein geiler, ich meine, an sich ein lustiges Wortspiel, aber. Auf Dauer, ich meine, es passt halt zur Thematik, aber ansonsten, ja. Ja, das ist der werte Herr Gerkens, ihm der Wegbereiter zur BW-Bank kam jetzt auch nicht wirklich überraschend, ja. Nee, ich hab mir das ein bisschen vorgestellt wie der Pokémon, wo man in der... Der Türöffner. Bei der Sith-Corp, wo man den Türöffner suchen muss. Ja. Aber das ist halt der Gerkens, der geht hin und die Tür öffnet. Und da sitzt dann der Gerkens in einem Pokéball, dann kannst du ihn einsammeln und die Itemtasche stecken. Richtig. Ja, schön. Das ist auch tolle Sache, Pokémon. Sehr prägend. Ja. Meine Kinder müssen später Pokémon spielen. Wenn ich jetzt einmal groß und stark bin. Den Sohn von meinem Cousin unterhalten und der kannte Pokémon nicht. Der hat mich gefragt, was dieses Pikachu sei, weil das immer im Fernsehen ist und er kennt das nicht. Und ich wollen dachte, wir nicht, ja, wollen wir nicht dachte, vertiefen? Das ist ungläubig. Wir wollen ja nicht spoilern. Nein. Schaut's euch selber an, Pokémon. Ganz toll. Mehr sage ich nicht. Ja. Ja, es kommt ja immer wieder zu wichtigen Etappen wieder, ja. Bereite dich aufs Abi vor, im Studium kommt es wieder. Und dann im Sarg, ja. Ja. Nächster Punkt: Vorratsdatenspeicherung. Was glaubst du, ja? Thematik. Also, was ich dazu glaube, oder was? Ja, ich EU denke. will klagen gegen. Ja, das ist ja die Grundlage, von der wir ausgehen. EU will klagen gegen Deutschland, also gegen die Vorratsdatenspeicherung verstoßen haben. Und das kostet sie bei erfolgreicher Klage pro Tag zwischen, ich glaube, 300.000 und 800 irgendwas 1.000 Euro. Finde ich gut, weil das deckt sich natürlich mit meiner persönlichen Meinung. Ich halte Vorratsdatenspeicherung für einen blanken Irrsinn. Ja. Vor allem auf eine längere, also ich weiß nicht, Ein Monat bei. Weil gleichzeitig ist. Wobei, eigentlich sollte mein Provider sollte meine Daten haben. Das sollte nicht öffentlich gespeichert werden. Also öffentliche Speicherung auf gar keinen Fall, ja. Meine Daten sind mir, ja. Wenn ich damit fahrlässig umgehe im Internet, dann kann ich es natürlich nicht verbannen. Dann mache ich es. Das ist dann meine Schuld, ja, weil ich dann so Daten anderer mache, ja. Aber, prinzipiell, meine Daten sind mir, die kann dann mein Provider meinetwegen speichern für mich, falls ich irgendwann mal darauf hin zugreifen will, weil ich einen Backup brauche oder sowas. Aber öffentlich, nee, das ist. ist ein absolutes Unding für mich, ja, aus der Sicht meiner Wenigkeit, ja. Nee, ich bin auch einfach die Idee der Vorratsdatenspeicherung, da können die mit Argumenten kommen, wie sie möchten, ich bin dagegen. Also ich sehe das einfach nicht ein, es gibt Daten, die soll keiner haben und deswegen sollte sie, allein das Bestreben, ja, ich will jetzt nicht mit der Geschichtskeule kommen, aber wir wissen, was durch, wie es dazu kommt. Und ich weiß auch, dass man durch die Geschichte, gerade in Deutschland, nicht begriffen hat, dass ein transparenter, beziehungsweise ein überwachter Bürger einfach gefährlich ist für das ganze Leben in der Gesellschaft. Das ist einfach so, dass man das nicht begriffen, muss man blöd sein. Da muss man sich mit irgendwelchen merkwürdigen Sachen beschäftigen. Das geht mir richtig auf den Sack. Und im Chat tut sich die Frage auf, ob ich was zu verbergen habe. Ja, Also es gibt hier schon Nacktfilme von High Five Lon und mir, von Konrad und mir. Ja, aber das können wir, so viel können wir ja sagen. Ja, wer sie du hast findet. Gesagt, das ist eine Attrappe, die Kamera. Nein, das ist keine Attrappe, Konrad. Ich habe dich all die Jahre belogen. Das tut mir auch leid. Also wer da auch Zugriff haben möchte, ne, her. Ich bezweifle, dass Horno sie hat, weil die hat... Er hat auch welche. Hat er auch welche? Auch er hat welche. Oh, ja, Jule schaut sie gerade. Das glaube ich aber auch gerne. Ja, weil ich da mit meinem roten Brust-Tattoo-Toupet, ja, für die Partei der Kommunisten-Porno, das ist geil. Ja. Prinzipiell, meine Blase sagt bald eine Pause, dann steuern wir langsam auf die Pause zu. Letzte Meldung vor der Pause. Der Zombie ist tot. Ist er? Juppie, ist das tot? Hast du nicht mitbekommen. Ich habe gerade an einen anderen Zombie gedacht. Der Mann, der jeden Zombie-Film ausleiten könnte, von Thriller hin, ist nicht traurig. Ja? Ich fand's schade. Ja? Doch, ich habe nicht viel von ihm mitbekommen, war leicht vor meiner Zeit, aber ich fand's schade. Ja, nee, ich bin irgendwann mal auf den Film gestoßen, wo er in dem holländischen Fernsehen sagte, dass Hitler ein guter Mann war. Ich denke, ey, das, egal wie alt du bist, das kannst du nicht bringen. Ja. Nein, also, ich finde, es gibt auch Persönlichkeiten, weil sie waren scheiße gestorben. Da kann man, finde ich, immer noch schade finden. Aber das ist gut, du kennst, ich habe null Toleranz für Toleranz gegenüber Hitler. Aber er war nicht mehr ganz 2011. Ja, und 2012 wird halt nicht mehr sein. Schade. Naja. Ja. Ja. Aber wir müssen es eigentlich beilen, dann müsstest du es im Podcast richtig hochladen, sonst haben wir keine Downloads dran, weil ja dann übermorgen die Welt ist. Ja, geht ja unter, ja. Ja. Ich such jetzt gerade den Super-Admin, um den Stream gleich abdrehen zu lassen, ja. Moin. Bis dahin müssen wir ein Zeitfenster füllen. Ja. Ja, das passt. Dann schalten wir jetzt in die Pause. Also, wir werden eure Ohren mit Musik beglücken. Ja, die Auswahl obliegt Riot Burns. Alle Beschwerden bitte. Ihr werdet im Chat informiert, wenn es weitergeht. Oder auch nicht. So, wir sind wieder am Start. Zurück von den Toten, zurück aus der Klopause. Ich bin auf dem Weg zum Klo über meinen Müll gestolpert. Das ist doof, Konrad. Ich dachte eigentlich, hätte die... Ja. Das war mein Panikkauf vor 3 Tagen, als ich aufgestanden bin. Mülltonne. Mein Magen hat gesagt, du musst was essen. Also habe ich bei Joey's Pizza vorbestellt, weil wir noch nicht offen hatten. Eine 38 cm Pizza. Ja. Sehr gut. Ja, machen wir weiter. Es geht, es muss immer weitergehen. Ne? Ja, wie die Wirtschaft wachsen muss. Es muss immer weitergehen. Ja, apropos Wirtschaft. Wär ein Thema, wo wir einsteigen könnten. Die Börse hat zu. Die Börse hat dicht gemacht. Die besten Tage des ganzen Jahres, die Börse hat dicht, ja. Ja, der Böllermarkt kann nicht steigen. Ja, nee. Und das sogar noch persönlich, ja. Das, also den Bericht, den ich gelesen habe, der schloss mit den Worten persönlich, ja. Echt? Ja. Wow. Und es ist ja auch nicht so weit entfernt. Der DAX hat ja mit 5.898 Punkten geschlossen, ja. Ich habe nicht in der Call of Duty Runde mehr, aber. Aha. Nee, also ich. Na, mal sehen, wie es weitergeht im neuen Jahr. Ja, mal sehen, wie es. Ja. Es hatte für mich so den Anschein, seit Beginn dieser Krise, die innerhalb von drei, vier Jahren den Namen ungefähr 8-mal geändert hat, gab es immer wieder neu benannte Ursachen. Mal gucken, was im nächsten Jahr kommt und was es für Vorschläge geben wird, diese Krise zu bewältigen. Griechenland will wiederkommen. Ach nee. Griechenland und Gutenberg haben schmierige Haare und sie kommen wieder. Genau. Nein. Es wird definitiv wiederkommen. Also ich meine, der größte Verlierer dieses Jahr war ja, ich glaube, die Commerzbank, ja. Die haben eingesteckt. Ja, die haben, ich glaube, über 70% verloren. Ihre Aktie hat über 70% verloren. Und das wird sich im nächsten Jahr auch ziehen, ja, weil dann die Schuldenrückzahlungen werden nicht ganz so kommen. Der Schuldenschnitt, der wurde ja noch nicht vollzogen, ja. Also der wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann zwingend kommen müssen und Privatgläubiger werden involviert werden. Und das wird wieder kommen, ja. Und ich hoffe ja, dass die Börse reglementiert wird, dass Gesetze erlassen werden zur Reglementierung der Börse. Also auch in Bezug auf das Bankensystem, oder? Das Bankensystem sowieso. Es muss dezentralisiert werden, ganz klar. Ja. Und auch die Börse, dass eine Börse muss natürlich dann global, ja. Nee, also gerade das mit dem Bankensystem, dass sie keinen Weg gefunden haben, erstmal gut, die Entsystemierung wurde einfach vollkommen ausgeblendet, und dann irgendwie Rücklagen einzuführen. Ja, genau, dass du gleichzeitig für alle spielt, dass du mindestens mal 75% Rücklage innehast, ja. Das grenzt, das wirft natürlich unglaubliche Grenzen auf, ja. Und begrenzt das Ganze extrem, aber gerade in die Höhe, wenn es in die höheren Regionen geht, ja. Aber gleichzeitig schafft das eine unglaubliche Sicherheit, ja. Und das finde ich, das bringt Stabilität in den Markt, ja. Die Anleger wissen, wen sie zu trauen haben, und es herrscht keine Unruhe auf dem Parkett. Das ist ein unfassbarer Gewinn, wie das deutsche Anlegerfernsehen jetzt sagen würde, ja. Das ist dein Punkt jetzt, wo du weiterredest, sonst haben wir still im Stream. Du chattest nebenbei. Nee, ich hab mir gerade. Du chattest nebenbei! Nein, Adolf, ich habe mir gerade was anderes angeschaut, und zwar ein Thema, was ich vollkommen vergessen habe vorhin. Und zwar Ägypten. Ägypten. Weil mir das richtig. Also da habe ich echt gedacht, ich verstehe nicht, was da... Und ich muss gerade das Thema wechseln, weil ich habe Angst, dass ich das wieder vergesse. Warst du unterwegs im Supermarkt und hast an Ägypten gedacht, an der Dosenpyramide? Nein, bei den Shishas. Nee, und zwar, hast du mitbekommen, was in Ägypten los war? Mit den Razzien? Razzias? Ja. Razzos. Nachher als letzten Punkt nehmen. Wolltest du den letzten Punkt nehmen? Ja, ich würde es aber gerade jetzt ansprechen, weil... Also, das war das Beste, von der Bundesrepublik kam erstmal scharfe Kritik. Ja? Und sie haben gedroht, die Mittel für diese Revolution, für diese Unterstützung zu streichen, falls Ägypten den Weg der Demokratie verließe, so rum. Das muss man jetzt schon, da muss man jetzt schon eingreifen, weil. Eben, weil jetzt ist es passiert. Es gab, die waren gesetzlich legitimiert. Ja, genau. Tatsache bestand ist nämlich ja, dass das Militär ja weiterhin bis nächstes Jahr im Juli, August, im Sommer wird ja neu gewählt, ja. Und Tatsache wird aktuell, dass das Militärregime bis dahin die Macht innehat, ja, und das Land führt. Und die werden alles in Bewegung setzen, um diesen Zustand zu verfestigen, ja. Ja. Und ich kann es ja verstehen, ja, aus deren Sicht, also. Das ist ja wunderbar, da würde ich auch alles dran setzen, an der Macht zu bleiben, ja. Dass es natürlich für das Land keine Änderung bedeuten würde, ja. Weil das sind die ehemaligen Stabsleute von Mubarak, ja, die das Land jahrelang unter Mubarak geführt haben, ja. Ja. Das hat am Land würde sich nichts ändern, ja. Ja, aber allein, alle ausgeschiedenen Unterstützer sollte es sein, die Militärregierung wirklich abzusetzen und auch die Wahlen am Ende vorzuziehen und auch die jetzige Militärregierung abzuschwächen, ja. Allein die Idee, dass die in dem Institut des Konrad Adenauer Instituts in die Stiftung da reingehen und die Sachen beschlagen haben, weil es ein Gesetz gibt, das NGOs verbietet, Gelder aus dem Ausland anzunehmen. Nun ist das eine ausländische NGO. Irgendwo muss es ja kommen. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und ich weiß nicht, also sie wurden unterstützt und dass man diese unterstützt, also für mich ist es einfach eine Schändung dieser Unterstützung und sendet einfach ein ganz falsches Signal nach außen. Und zwar, Naja, es sendet genau das richtige Signal nach außen, nämlich wie es nämlich eigentlich aktuell um das Land beschaffen ist unter dieser dass Führung. Es scheiße beschaffen ist. Ja, ganz einfach. Exakt, aber dass es einfach nicht läuft, ja, dass diese Revolution wieder erstickt oder dabei ist, ja, erstickt zu werden, weil ich meine, die Straßenkämpfe, deswegen halten ja die Straßenkämpfe auch weiterhin inne, ja. Ich meine, es werden neue Tote geborgen von den Straßen, werden eher. Im Gegenteil, die Demonstrationen sind jetzt fast zu Straßenschlachten verkommen. Ah, wunderbar. Die Rhetorik spinnt etwas, ja. Meine Zunge, ja, ist halt schwer, so ein fleischendes Organ immer mit sich zu tragen. Die Bürde eines Mannes. Wenn du stirbst, schauen wir mal, ob wir was bei irgendeinem Feinkostladen anbieten können. Zarte Konrad-Zunge. Genau. Dann hast du noch ein schönes marmorendes Kreuz auf deinem Grab. Ja. Ja, aber das ist ja. Also für mich, das kam jetzt nicht überraschend. Es ist, dass es passiert ist, ja. Dass es wirklich passiert ist, ist natürlich ein absolutes Unding, ja. Aber wie es passiert und dass es irgendwann kommen könnte, war für mich keine Überraschung. Das ist ja auch für mich die Sorge, also gerade über Syrien, beziehungsweise was in Syrien passieren wird. Wenn, also, weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Der Präsident kommt weg oder der Präsident bleibt da. Und um ihn loszuwerden, muss es meiner Ansicht nach zu Krieg kommen, weil anders werden sie es nicht hinkriegen. Damit er da bleibt, wenn er da bleibt, dann werden sich die Umstände nicht verbessern. Und wenn er weiter existent bleibt, wie gesagt, die Situation der Christen würde sich verschlechtern, wenn er weg ist. Und deswegen, das ist für mich ja diese Frage, was da geschieht. Und deshalb, man sieht in Ägypten, gut, es hat geklappt, die Regierung ist gestürzt, der ehemalige Präsident ist weg, aber hat sich die Lage verbessert? Gut, man hat den Despoten abgeschafft und jetzt herrscht wieder Terror im Land. Ja, eben, weil und das demokratische die Führung hat sich ja nicht davon angegriffen werden. Die Führung hat, weil die Führung sich ja nicht verändert hat. Also, das habe ich ja eben schon gesagt. Was ist ja immer noch das Militär, ja. Also. Wenn er Merkel absetzt, bleibt er immer noch die CDU über, die momentan die gewählte Regierung stellt, ja. Ja. Gut, ich will jetzt nicht Merkel mit Mubarak vergleichen, ja, das wäre. Den Toten tut man sowas nicht an, ja. Aber. Oh. It hurts. Oh, it hurts, ja. Ich glaube, es verdreht mir der Witz gewesen. Ja. Nee, also, ich fand nicht, das ist. Eine demokratische Institution anzugreifen, das ist schon. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, es ist, ich meine, wir haben es ja eben jetzt in zigtausend Nebensätzen verurteilt und die Hauptaussage ist jetzt auch nicht sehr kontraproduktiv. Zudem ist es ist halt ein absolutes Unding und es bleibt auch dabei und das sollte eigentlich der Anschlag für alle außenstehenden Unterstützer sein, da. Zu intervenieren. Ja, also aber ganz klar. Ja. Besser schön mit Tabasco verfeinerte Kritik. Das ist echt so. Also, du willst nichts machen. Du handelst nicht. Du haust ein bisschen Schärfe rein. Kostet mehr. Birgt ein Risiko, ja. Und es könnte ja den falschen Eindruck erwecken. Ja. Ja. Also, nee, das finde ich ein bisschen scheiße. Ja, vielleicht will man auch, dass das Militär an der Macht bleibt, ja, weil. Was Schröder, Blair und Bush geschaffen haben, lief ja eine ganze Zeit gut für die Umstehenden oder für die westlichen Mächte, ja. Mhm. Kann man, aber ja, das will ich niemandem unterstellen, das. Also ernsthaft das. Mhm. Wirklich, das will ich selbst der CSU und der CDU nicht unterstellen. Wobei ja Schröder natürlich SPD-Mann war. Nee, aber die haben man da nichts zu melden. Er hat's aber trotzdem gut gemacht. Schröder wusste, wie es geht. Wir machen ein bisschen Stammtisch-Atmosphäre mit Putin. Danach machen wir uns einen guten Job. Klar, hat auch wunderbar funktioniert. Hätte ich auch so gemacht. Ja. Schlief. Das Gas fließt. Gut. Das ist Putins persönlicher Gasableser. Ist ja wurscht. Das Gas läuft und dann später arbeite ich und fließe mit dem Gas. Ja. Genau. So. Ja. Aber haben wir eigentlich schon mal die kommenden Wahlen thematisiert, was die Aus- und vor allem auch in Retrospektive auf die Ausrichtung der SPD? Noch nicht, nein. Noch, wollen wir das mal machen? Ein neues Thema, ich bin schockiert. Ein neues Thema? Nein, ich bin konservativ, ich bin ja dagegen. Nein, ja. Nee, SPD macht Riesenfehler. Und damit meine ich jetzt nicht Sigmar Gabriel, weil der halt riesig ist und das im hohen und breiten Format, sondern ich meine damit die Ausrichtung, ja. Ja, gut, er ist ja, was die Ausrichtung angeht, hat er ja die Wahl. Weil egal, wie er sich hinstellt, du weißt nie, ob oben, links, rechts. Du weißt nie, in welche Richtung es weitergeht. Ja. Diese räumliche Ausdehnung. Aber links ist halt kein Platz mehr. Die linke Planke wird eng auf unserem Politschiff. Ja. Es ist halt, sie werden, also meiner Prognose nach, werden sie den absoluten... die absolute Quittung dafür als herben Dämpfer bekommen, ja. Weil links, wenn ich links wähle, ja, sie wollen ja linke Wähler ansprechen, ja. Dann wählst du die Linke. Ja, genau. Dann links sozial, dann wähle ich die Linke. Ja. Wenn du irgendwas links, Undefinierbares wählen möchtest, wählst du die SPD. Ja, also links und dann, oder ich wähle die Piraten, ja. Wenn ich auch noch ein bisschen Medientransparenz, wenn ich da hingehen will, wenn ich nicht was. Die Alternative und die Piraten gewinnen auch sicher durch Stimmen, weil viele sagen, ich will was Alternatives wählen, ja. Und dann wählen, aber die Leute werden ja plötzlich nicht was anderes, sondern sie bleiben mehr in dem Spektrum, und wenn sie so links sind und sagen, die Grünen sind nicht mehr ganz das, was sie früher repräsentiert haben, ja. Und die Linke spricht mich auch nicht an, dann wähle ich die Piraten, ja. Wo ist da Platz für die SPD? Und gerade, und meine persönliche Meinung ist ja, wir brauchen eine große Partei, die wirklich eine so große wie mögliche Zahl im Volk, an Rückhalt im Volk gewinnen kann, ja. Und die sehe ich mittig wirtschaftlich orientiert, ja. Auf jeden Fall. Ja. Geprägt durch sowohl konservative als auch linke Ansätze, aber mit Rücksicht auf Wirtschaft, ist halt ein dominierender Faktor Wirtschaft, ja. Und die sehe ich mittig angeordnet. Und für mich hatte die SPD die größte Chance, dahin zu kommen, gerade natürlich bedingt durch ihre nicht ganz freiwillige Neuordnung seit 2008, ja. Aber sie haben komplett versagt. Durch Andrea... komplett für mich, ja. Andrea Arnales. Andrea Arnales. ja, genau. Und Sigmar Gabriel, ja. Sind für mich... Ja, sind natürlich stellvertretend für dafür, wie es schiefgelaufen ist, ja. Ich genauso. Ich konnte die Nahles auch nie leiden. Also ich bin ja gegen jede Oberflächlichkeit. Ich bin ein Feind von Dummheit, ja. Aber mir war die Nahles erstmal optisch nie sympathisch. Die wirkte irgendwie noch sneakiger als die Ypsilanti. Die Ypsilanti sollte ihr eigenes Magazin machen. Das Ypsi-Heft. sehr gut, zu schwach. Da gibt's ganz schön zeigen. Nee, die hat mich damals schon abgeschreckt, so als ich mich angefangen habe, politisch zu orientieren, beziehungsweise zu interessieren. Lange ist es her, lange vor meinem 18. Lebensjahr, als ich noch ein junger, unerfahrener Mensch war. Weltoffen. Genau, wo ich noch weltoffen war, und jetzt bin ich einfach nur abgekatert und Nazi. Ich komme nicht damit überein, dass jemand sich dahinstellt und eine Partei, also das machen sie gut. Mittlerweile macht das Personal einfach die Partei kaputt. Und das in mehreren Parteien, aber gerade in der SPD, das hast du schon gesagt, also das sind für mich Umstände, das funktioniert nicht. Und die SPD muss sich einfach gut neu orientieren, und da ist Grün kein Anlaufpunkt. Die sollten nicht versuchen, ein billiger Abklatsch oder eine billige Mischung aus den Linken und den aus den Grünen sein. Das geht einfach nicht. Rot und Grün gemischt. Also eine neue SPD-Linke, das ist... da werde ich sauer. Ja. Scheiß Idee. Ja, bedachte Politik. Bedacht Politik machen, ja. Den Konsens vielleicht schon vorher in den eigenen... Den Konsens in der Gedankenfindung finden. Da versuchen auf den... jetzt habe ich Schluck auf, Mann. Das ist ja unfassbar. Ja. Da schon versuchen, bedacht zu agieren und nicht nur sagen, ich muss jetzt das machen, weil alles andere wäre nicht meiner sonstigen politischen Linie entsprechend, weil da hast du schon den ersten Fehler gemacht. Also das eher festschreiben in links und rechts, ja, warum kann man nicht in die Mitte gehen, ja? Also meiner Ansicht nach sind die Bezeichnungen links, rechts auch vollkommen, links und rechts vollkommen veraltet. Aber sie geben eine ungefähre, sehr, sehr grobe, aber immer noch eine Orientierung an. Und warum, ich weiß auch nicht, warum sie sich den Weg in die Mitte schaffen. Vielleicht, weil sie Angst haben, dass sie nicht, dass sie nicht damit so. Vielleicht glauben sie oder vielleicht sind sie der Meinung, dass sie selber nicht dieser Aufgabe gewachsen sind, eine neue Richtung zu definieren. Ja, das Leben in der Mitte ist schwer. Ja, eben. Ja, man muss nachdenken. Weil da kannst du nicht bei jeder Entscheidung, die die gegenüberliegende Seite macht, hinstellen und sagen, nein, wir sehen das nicht so. Wir, die Opposition oder wir, das Kabinett. Nein, das kann ich so nicht unterstützen. Wenn sie mit dieser Entscheidung quasi in den Bundestag In zehn nach Minuten 10 Minuten einsteigen. quasi ihre Rede mit dem Einstieg beginnen. Ja, das ist egal, wie es kommt, ja. Also es ist schwerer, ja. Und natürlich auch die Wählerfindung, wobei die ist, glaube ich, gar nicht schwerer, die Findung von Wählerstimmen, ja. Also ich Also meine, in dieser die SPD angepassten hat doch Mitte, oder? Leute, ja, die, ja genau, weil gerade die SPD doch den kompletten wirtschaftlichen Zweig eher verliert, ja, weil sie Das sich gibt auf den Potenzial. ja auf den kleinen aber stetig gehaltenen linken Zweig stürzt, ja. Ja. Wobei, also ich glaube, was ich gerade gesagt habe, ich bin echt überzeugt, dass die SPD es sich nicht zutraut, diese Mitte zu definieren und sich dahin zu stellen. Ich meine, das ist ein Risiko, wo man sehen, sie können eigentlich echt nicht mehr viel tiefer sinken. Und was habe ich irgendwie gesagt worden ist, dass sich die SPD jetzt, dass sie die FDP-Wähler für attraktiv hält oder als attraktiv sieht, dann muss ich fragen, wie tief muss eine Partei sinken, um sich an FDP-Wählern also bereichern zu müssen? Weil das ist ein Abstieg. Ja, ich meine, Und dass die sie SPD diesen. hatte noch Glück eigentlich, dass sie immer in den groß etablierten Volksparteien genannt wird mit 1,7%, ja. Der Tierschutzverein hatte so viel. Naja, Und denen wird die Anerkennung als große deutsche Volkspartei weiterhin, als etablierte Volkspartei weiterhin verkannt. Das ist ein Unding. Ja. Nein, ein absolutes Unding. Na, ich Ja, finde Tierschutz also ich auch meine, wichtig, aber. aus dem Chat kommt jetzt gerade die Frage, von welcher SPD wir reden, ja. Ja, von der hier in Ich Deutschland, meine, meine ich mal. ja, also definitiv von der Deutschen, ja, und das klar machen, also für mich stellvertretend für den Kurs steht halt Sigmar Gabriels, das ist das Zitat von Herrn Gabriel bei der letzten, beim Parteitag, in seiner Rede, ja. Die SPD ist dabei, denn die neue Mitte Deutschlands und auch die Mitte Europas ist links. Und deswegen, hat er, glaube ich, seine Zuhörerschaft mit Genossen angeredet einmal, glaube ich, Das oder? macht er doch immer. Ja, naja. Also, ich meine, Ja, wohl Schröder ab hat und es zu. gemacht, Steinmeier hat es Ja. gemacht, Gabriel macht es eigentlich auch. Ja, das ist mir nicht so aufgefallen. Gut, Und auch ich die hab da. Briefe. Die Briefe an die Mitglieder sind mit Genossen verfasst. Ja, Ja. bekomme ich nicht mehr. Nee, ich habe ein, zweimal gesehen. Ja, der schönste Brief war einmal von der CSU, wo sie mir einfach zum 18. Geburtstag gratuliert haben. Ich weiß nicht warum. Und sie haben einfach Ah gemeint, ja, du wurdest. ich Schau wurde. mal, schau mal. Bei dir auf dem Rücken, du bist doch gebrandet. Du Ja, bist doch in okay. Hessen geboren, Genau, ich ja. bin. Dann kam es einfach rein und dann kam dieser Brief und die haben einfach meinen Namen vollkommen falsch gemacht. Ja, uns ist wichtig, dass du uns einmal besuchst. Ja, sind wir zusammen aufgewachsen. Warum duzt du mich? Ja, also kam schon das Schreiben, war echt blöd. Das war ein dickes Eigentor von der Jungen Union. Nee, es war gar nicht von der Jungen Union. Das kam sogar von der CDU. Schade. Großer Ja, Fehler. ich bekomme nur noch von einer Partei Post. Ja, Die Partei. genau, die Die Partei. Partei. Die Partei. Die Partei. Ja, die Partei. Die Partei. Einfach nur ein bisschen Humor. Die Partei. Er hat immer recht. Ja. Ja, wer We sonst? we weniger Ernst. Ja. Ja. Weniger Inhalt. Ja, die Partei von Herrn Sonneborn, ja. Es ist. Ja, ich muss mich mal ganz kurz muten, weil ich meine Nase putzen muss. Ja. Vergiss es diesmal nicht. Mach mal ein, zwei Mal einen Test und dann kriegst du Ja. eine Rückmeldung aus dem Chat. Mute. Hat geklappt. Du bist offiziell gemutet. Ja, das war's von Konrad. Der wurde jetzt abgeholt von der SPD. Die möchten ihn nicht mehr haben. Die nehmen ihn jetzt mit. Die scharren ihn ins Auto. Und ich glaube, gleich klopfen die uns auch bei mir, weil wir machen ja Anti-Stimmung. Wir sind ja der Anti-Anti-Anti-Podcast Deutschlands. Ja, du Anti, mit was? Weiter was, geht's, was? Weiter. Wir zarten Häschen müssen hinfortspringen. Du hörst mich wieder, oder? Ich höre dich, ja, du musst dein Lachen, oh, dein hat Lachen die SPD dich freigelassen? Ja. Sehr schön. Sigmar Gabriel hat gesagt, Hasenbraten hat er heute schon, deswegen darf ich von dannen springen. Auf meinen zarten... Hoppel deinen Weg weiter, auf deinen zarten, fettarmen Lenden. Ja, sehr fettarm. Warum hoppt man... Egal. Ja, egal, egal. Du hast vorhin noch ein Thema, vor der Pause. Du wolltest irgendwas nennen, aber ich hab's mit dem Tod unseres Lieblingszombies übertönt. Ich weiß es nicht. Was war's denn? Ich bin halt so eher auf einen Alzheimer-Trip. Ja? Ja. Du wirst auch bald sterben. Ja. Ja, tut mir leid. War schön, dich gekannt zu haben, Christian. Jo. Ich podcaste dann alleine weiter. Nee. Ab nächste Woche nur noch Konrad alleine. Christian ist leider von uns gegangen. Er hat vergessen, dass er sich gemutet hat und man hört mich jetzt einfach nicht mehr. Nein, ich weiß nicht, mir ist das Thema entfallen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Dir ist das Thema entfallen. Ich habe es auf Händen, auf einem Silber. Du lässt dich von einem Alt-Nazi, von einem Zombie-Nazi, lässt du dich unterdrücken, lässt du dir deine Meinung nehmen. Ja, so ist es. Nee, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Müssen wir uns daran aufhängen? Wir müssen. Ich hätte ein paar andere Leute, die man daran aufhängen könnte. Ja, da kenne ich auch einige. Ja. Ein paar. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Es ist. Das Jahr geht vorbei. Ich merk's. Ja. Und wir verschwenden die letzten Minuten des vorletzten Tages mit Ja. Zustimmung. Ja. Aber ich finde auch Zustimmung ist was Schönes. Ja. Wir können es ja einfach mal versuchen, uns bei der nächsten Demonstration einfach nur auf den Stand zu hängen und einfach nur Ja rufen. Ja. Wir sind die so Ja-Partei. Ist es. Ja. Ja, Milch, ja, Käse. Auch, und sagen wir zu allem. Ja. Ein Ja für dich. So wir verteilen Ja, genau. Wir malen uns schwarz an und verschinken Ja's und werfen Ja's in die Menge. Und für dich ein Ja. Ein für dich. Oh. Außerdem wollte ich immer schon mal schwarz anmalen. Und Free Speech und dann, bekommt ein dann, Ja-Bier. Also er bekommt ja, ein Bier. Ja. Ja, Bier? Ja, Bier. Aus dem kleinen bürgerlich-rassistischen Witze zu heißen, ist der Knaller. Ja, das stimmt. Damit kann man auch einen Podcast füllen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind unter Roland Koch aufgewachsen. Ey. Was soll da nur aus uns werfen? Ja, was soll uns aus uns werden? Kriminelle? Wobei, ich bin ja kein Ausländer. Ich kann ja nicht kriminell werden. Ah! Den Part übernehme ich. Dankbar. Ja, darauf wollte ich hinaus. Das hast du gut gemacht. Das ist struktureller Antisemitismus. Ja. Aber die Keule fliegt schon. Ja. Die Keule fliegt schon. Oh. Nein. Ja. Nee, ich habe nur gerade. Nee, ich habe gerade eine SMS bekommen von einem Freund, auch syrischer Abstammung, beziehungsweise seine Eltern. Und er war vor kurzem da und er ist heil wieder zurückgekommen. Und hat einfach nur gemeint, er hat das Gefühl, dass das Land gerade einfach bergab, es geht einfach bergab. Er hat gesagt, das Land ist am Ende. Ich antworte mal nachher darauf. Ich werde die Konversation dann bestimmt irgendwo hochladen. Ja. Ja. Die Welt ist am Ende, das Land ist am Ende. Ja. Ja, aber es war auch, glaube ich, das erste Mal wirklich, dass die Nachrichten so prägnant waren, weil es ja pro Tag wirklich 2 bis 3 Meldungen über die Armee, ja. Das ist, das war krass und da gab es viel. Das war erst Zusammenschaffung, ja, das war ja erst um. Die Armee war ja, glaube ich, in Homs war die Region da, oder? Von der die Rede war, ja. Also es sind Homs, aber Homs ist der, wo es am meisten abgeht. Da ist wirklich, das ist eigentlich der Kern der Revolution. Haben sie auch gedroht, haben sie die 72-Stunden-Frist auch auferlegt in Homs, ja? Oder? War das in Homs? Ja, ich meine schon. Ich glaube schon, ja. Ja. Nee, aber ich bin mal. Die Sache ist, wenn es sich zum... es nimmt jetzt immer mehr die Gestalten eines Bürgerkriegs an. Und wenn es dahin geht, kann man abschalten. Dann ist mit dem Land Ende. Also wenn es da zum Bürgerkrieg kommt, dann... Ich habe es miterlebt. Krieg im Libanon, man hat in Damaskus die Schüsse in Libanon gehört. Ich habe es jetzt erzählt bekommen. Man hört wirklich auch Schüsse abends in Damaskus, auch wenn es dort ja relativ ruhig ist. Obwohl nach dem Attentat jetzt letztens nicht mehr. Wo immer noch ungeklärt ist... wer an dem Attentat schuld war, obwohl ich jetzt letztens gelesen habe, und ich muss da meine Meinung vom letzten Podcast doch revidieren, wo ich gemeint habe, ich könnte es der Al-Qaida zutrauen. Und zwar macht der libanesische Präsident oder Außenminister, ich weiß nicht mehr, ein schönes Spiel mit der syrischen Regierung. Er hat am Tag davor bekannt gegeben, vor dem Attentat, dass Mitglieder der Al-Qaida vom Libanon über die Grenze nach Syrien gekommen sind. Und auf einmal kommt es am nächsten Tag zum Attentat. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden Regierungen da gemeinsam Sachen, weil die libanesische Regierung immer noch zur syrischen Seite steht. Jedenfalls wie die syrischen Nachrichten das berichten. Und auch, na, nicht nur die syrischen Nachrichten. Und deswegen, bei mir hatte ich auch die Meinung erhärtet, dass das Attentat von der Regierung doch geplant und inszeniert worden war. Wobei die Regierung einfach mal, was man über das syrische Fernsehen mitverfolgen konnte, die Toten also die toten Sicherheitsangestellten unterschlagen hat. Nein, es sind keine syrischen Geheimdienstler gestorben. Das ist eine propagandistische so rum, Fehlmeldung. Ja. Also das du bist der. Ich meine, konntest du nicht, hast du nicht mal gesagt, du kannst dir auch vorstellen, mal als Auslandskorrespondent zu arbeiten? Ja, später. Kann ich mir nicht immer noch vorstellen. Die Frage ist, wie lange es das Land gibt, für das ich es am liebsten gemacht, also am intensivsten gemacht hätte. Mal nicht zu negativ. Wenn es so weitergeht, wird es wieder von Frankreich belagert, und dann gibt es wieder eine Spaltung, dann gibt es wieder Krieg und Palästina und Gott was. Nein, ja, aber ich kann es mir echt vorstellen. Ich meine, das ist ja mehr oder weniger ein Privileg, das ich habe. Und das würde ich auch benutzen. Ich meine, allein die Tatsache, dass du schon beide Sprachen sprichst, ja. Ja. Ist ja schon ein ungemeiner Gewinn, ja. Ja, ich fände es, also ich fände es echt cool. Ja. Ich hätte auch Spaß dran. Es sollte ja auch bei mir in die Richtung gehen, aber mittlerweile, ich versuche jetzt auch, wenn ich dann irgendwann mal studiere, auf jeden Fall, wie gesagt, Arabisch als Nebenfach. Einfach um das Arabisch, ja, auf jeden Fall irgendwie. Apropos Arabisch. Jetzt kommt's. Wir haben überhaupt keine Überleitung. Zu? Das ist Sparpaketebeschließung, ja. Spanien und Italien haben sich ja synchron hingesetzt, ja. Das passt gut zusammen. Ja. Ja. Ich meine, Spanien. Ja. Italien, aber Arabien. Ja, gut, okay. da haben auch viele Schleim in den Haaren. Ja. Pro der Durchschnittshaushalt in Italien wird nächstes Jahr 1500 Euro weniger zur Verfügung haben. Das klingt relativ viel eigentlich, ja, weil das pro Monat halt doch über 200 Euro sind, die da einfach gestrichen werden, aber gemessen an den horrende Renten, das ist auch ein tolle. Horrende Renten. Ja, eigentlich eine schöne Aneinanderkettung von tollen Wörtern, ja. Und, ich meine, das war ja. Ich finde es gut, dass sie den Schritt in die Richtung gehen, ja. Ja, und, mal gucken, was daraus wird. Ich meine, die Bürde, besser zu sein als Berlusconi, war jetzt auch nicht so hoch, aber ich bin noch leicht überrascht von Herrn Monti, ja. Ich bin noch wirklich leicht überrascht. Er wurde ja nicht gewählt, oder? Ja, er wurde nur eingesetzt. Übergang, ja. Und dann kann er, ich glaube, er wird später kann er noch gewählt werden, wenn ich mich nicht. Ja, genau, er muss nächstes, das ist das nächste oder übernächstes Jahr, aber er wurde jetzt nur eingesetzt, ja. Die Vertrauensfrage da bestanden. Ja. Ja, aber ich denke, die Bestätigung Volk wird er haben, ja. Er wird natürlich keine super, er würde nicht das ganze Volk hinter sich einen, ja. Allein die Tatsache, weil der Berlusconi hätte vorher schon genug noch, hat er immer noch Zuspruch aus dem Volk gehabt, ja. Zwar nicht immer die vollen 55%, ja, oder ich meine, gut, an russische 140% kam er eh nie ran, aber dafür hat das Geld nicht gereicht, ja. Ja, weil das Blöde war ja, Ideale kann man nicht kaufen, zumindest nicht alle. Da ist er ja dran gescheitert. Aber, er wird trotzdem, glaube ich, er wird auf jeden Fall wiedergewählt, ja. Aber wenn er den Kurs jetzt so fortsetzt, wie er ihn angedeutet hat, dann gar nicht mal so schlecht. Der Weg in die richtige Richtung, weil in die andere Richtung wäre es noch nicht weitergegangen, ja. Da war eh blockiert. Also der hätte jetzt noch ein paar Bunga-Bunga-Spartys mal schmeißen können, aber ansonsten, nee. Ja. Nee. Es war ja auch zwingend notwendig. Kann man sich nicht vormachen. Aber sich auch gleich so hinzustellen. Ja. Und zu sagen, wir müssen auch daran arbeiten, dass die Leute Italien mehr vertrauen, weil wir genau wissen, wie das Bild Italiens ist, ja. Wie das, oder, und natürlich weiß auch jeder, wie es zustande gekommen ist, das Bild Italiens in Europa, ja. Aber dass man daran arbeitet und dass man auch die Seiten präsentieren muss und dass wir wieder auf die Seiten bauen, die eben nicht ihren Anklang finden in der allgemeinen Betrachtung von außen, ja. Wäre eine Idee, ja. Vielleicht die Meinung gegenüber Italien auch ein bisschen reservieren und wird sich auch im Markt widerspiegeln. Man weiß es nicht. Psychologie ist ja nicht mein Fach, aber so Kleinkunstpsychologie bestimmt. Andere Meldung noch, und zwar habe ich jetzt gelesen, will die Polizei Facebook zur Fahndung nutzen. Facebook wird doch schon lange, oder? Nee, also es gab anscheinend ein Pilotprojekt, in Hannover. Und, aber die haben sich dann natürlich nach Kritik von Datenschützern erstmal zurückgezogen, abgemeldet. Und ich finde die Idee wieder einfach. Also ich finde. Trojaner hinterlassen, aber dann. Ja, ein paar Facebook-Bots. Nein, also ich finde das wieder ein bisschen. Es geht mir wieder in die falsche Richtung. Dass man Facebook so. Das weist auch Facebook eine Rolle zu, die ich bei Facebook nicht zugewiesen haben möchte. Und zwar eine viel zu große, und zwar auch eine, dadurch, dass Facebook, ich will nicht sagen, es entsteht eine Abhängigkeit, aber angenommen, die Erfolgsrate zeigt sich jetzt positiv, ist Facebook auch in der Lage, das für sich zu nutzen. Tun sie doch schon lange. Ja, aber also, ich meine jetzt gerade, wenn Regierungen das nutzen, wenn Ermittlungen, das für Ermittlungen genutzt wird, gut, Facebook kann jeder nutzen, kann sich anmelden, kann ein Fake-Profil erstellen, aber ich bin ja selber bei Facebook angemeldet. Bin ich raus, also, ja. Ich mach kein auf Facebook Kritik. Also ich habe auch Kritikpunkte, aber ich sage nicht so scheiße und bin trotzdem angemeldet. Aber wenn es für Ermittlungen genutzt wird, da bin ich dagegen. Ich meine, die Politik, es gibt andere Wege, seine Ermittlungen zu führen, und dafür braucht man nicht Facebook. Ja. Ich bin auch, also das muss ich ja nebenbei mal einstellen, ich bin sehr überrascht, dass wir überhaupt senden. Ja, dass es uns doch gibt. Das ist ein Wunder. Ja, dass wir noch nicht abgeholt worden sind. Ja, nein, ernsthaft. Es ist ein Wunder, dass wir senden können, dass wir zusammen senden. Weil wir haben eine Facebook-Seite. Wusstest du das? Stimmt. Und wir senden trotzdem zusammen. Es gibt es noch als die Seminaren, obwohl wir eine Facebook-Seite haben. Das ist ja unfassbar. Wie kann das, warum haben wir uns eigentlich nicht getrennt? Ja. Ich meine... Nee, oder, ich finde das auch... Wir müssen nicht mal reden. Das ist ja unfassbar, oder? Nee, also... Ja. Wir reden einfach. Ja. Da ist kein Zwang dahinter. Nein, aber wirklich, Facebook-Seite jetzt erstellt, die Seminare. Könnt ihr ja mal suchen, könnt ihr uns hinzufügen. Und wir pressen euch in einen leichten Knebelvertrag über euren Beitritt in die Gruppe. Aber das ist in Ordnung. Ja? Ihr wollt es auch. Ist man doch eh schon drin, sobald man auf Facebook ist. Ja. Eben, dann ist man da praktisch. Aber doch, schon, ich glaube, dass Facebook sogar, ich meine, punkto Abhängigkeit, ich denke, dass Facebook sogar schon mittlerweile eine Abhängigkeit stellt. Ja. Ja, das ist nicht diese klassische Internetsucht, aber Facebook bietet diese soziale Bestätigung oder oberflächliche Bestätigung wie nichts anderes, ja, weil ich meine, alle Online-Rollenspiele oder ähnlich, generell Online-Plattformen haben einen irren Zulauf, weil die Leute nach Bestätigung suchen, Facebook ist streben, und Facebook stellt es da wie keine andere, weil es so real ist, ja. Nein, Facebook ist auch gewissermaßen eine virtuelle Penisverlängerung. Du gehst hin, schreibst rein, ich habe dies und das gemacht, krieg 16 Likes und zwei Leute teilen das mit ihren 1600 Freunden, und dann denkst du schon, wow, I'm so mighty, und man stellt sich ja auch schon als normaler Nutzer bei Facebook in der Abhängigkeit, mal ganz abseits von den vom Datenschutzaspekt, darf man nicht vernachlässigen, aber allein dadurch, dass ich mich hinstelle und sage, ich bin hier bei Facebook und man kann sich schnell aus seinem sozialen Leben auskatapultieren, wenn man einfach sagt, ich nutze dieses nicht Facebook nicht mehr, und ich kenne Leute, die wurden dann einfach nicht mehr zu Partys eingeladen, weil sie nicht mehr bei Facebook waren und weil die Leute schlicht und ergreifend nicht daran gedacht haben, dass es Menschen gibt, die kein Facebook mehr haben. Und da gab es auch einen Typen, der wurde nicht zum Jahrgangstreffen eingeladen, die waren eigentlich alle sehr gut befreundet, der hat es dann irgendwie hintenrum über die 6. SMS erfahren, weil einer das angesprochen hat, ja, wie kommst du da hin? Das ist, ich finde das schon krass, was für eine Abhängigkeit man sich da selber stellt und auch freiwillig stellt. Weil du hast ja die Wahl. Und gut, gewissermaßen kann man sagen, Facebook hat sich ja jetzt in der Hand, nämlich wenn du jetzt raus bist, erfährst du in vielen Fällen einfach nichts mehr davon, was passiert in deinem Soziotop eigentlich. Du bekommst davon nichts mehr mit, weil du gerätst aus dem Fokus dieser Leute. Ja. Vor allem gut, und das Leute, ich selber merke das, bei mir selber, ich habe das nie so wahrgenommen, bei mir selber war das. Oder ist es daran teilweise sogar schon geendet, ja? Dass ich den Kontakt teilweise auf Facebook unterbewusst verlagert habe, ja? Da habe ich dann ganz schnell gegengesteuert, ja, weil das, als ich das bemerkt habe, aber es ist halt doch passiert, ja. Ja. Die Uhr schlägt 12, nee, nicht ganz, schlägt 20. 10 vor 11, aber. Es schlägt 10 vor 11, was ist denn das? Verflucht nochmal, da tut sich was. Da klappert einem Stream wie doll. Die Seminaren tanzen Rock'n'Roll. Bei Nacht, bei Nacht. Bei nee, Nacht, bei Nacht. Ich würde sagen, wir machen uns ganz langsam, wir machen uns ganz langsam leise auf. Von dannen. Ganz gepucht und ganz zart. Wir danken euch fürs Zuhören. Beinchen. Ja, sehr viel, wie immer. Und wir entlassen Euch. euch, wie jedes Mal, ins Wochenende. Und in ein neues Jahr. Gebt euch nicht zu hart, haltet euch zurück mit dem Alkohol. Auch Alkohol kann man in Gänzen Und genießen. einen sehr, sehr guten Rutsch wünschen wir euch. Einen sehr, sehr guten Rutsch. Rutsch. Ah, Und ja. Auf Wiedersehen. weg.